Ja, ich heiße euch alle und die Sprecher im Namen der Petrus Affiliated Society willkommen. Mein Name ist Daniel Schulz. Ich habe das Vergnügen, die heutige Podiumsdiskussion mit der Fragestellung, was ist Sozialismus, zu moderieren. Bevor ich die Sprecher vorstellen und etwas zum Ablauf der Podiumsdiskussion sagen werde, möchte ich kurz das Projekt Platypus vorstellen. Platypus ist ein internationales Bildungs- und Selbstbildungsprojekt, das 2007 im Zuge des Scheiterns der Anti-Irak-Kriegsproteste in Chicago gegründet wurde. Wir organisieren Lesekreise, öffentliche Veranstaltungen, Vorträge, Forschung und Journalismus im Hinblick auf überkommene, ungelöste Probleme der Aufgaben und Aufgaben der alten 20er, 30er, neuen 60er und 70er und postpolitischen 80er, 90er Linken und der Möglichkeiten für emanzipatorische Politik heute. Das Projekt ist neben Frankfurt, Berlin, Leipzig und Köln in verschiedenen anderen Städten weltweit aktiv, so unter anderem in Paris, Wien, Jakarta, New York, Chicago, London und Athen. Ich möchte noch zwei Veranstaltungshinweise in eigener Sache machen. Nächsten Mittwoch ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, noch in unseren Einführungslesekreis zur Geschichte der Linken und des Marxismus einzusteigen, da wir, nachdem wir mit dem bürgerlich-radikalen Philosophen begonnen haben, nun zu Marx' Schriften selbst kommen. Also wenn ihr Lust habt, auf Marx zu lesen, nächste Woche geht's los mit Marx. Außerdem findet immer donnerstags von 16 bis 17 Uhr unser offenes Diskussionstreffen, die Coffee Break, statt. Wir nutzen nächste Woche die Gelegenheit, dort über das Podium heute Abend zu reflektieren. Infos zu den Orten und genauen Zeiten könnt ihr an unserem Infotisch hinten erfragen und bei Interesse euch dort mit euren E-Mail-Adressen in unseren Veranstaltungsverteiler eintragen. Also Infotisch findet ihr hinten. Zu den Sprechern. Ich stelle jetzt kurz die Sprecher vor. Christoph Speer, hier rechts neben mir, war zunächst Mitglied der SPD, bis er dann Mitte der 2000er Jahre Mitglied der Linkspartei geworden ist. Er ist Mitverfasser der Broschüre Was ist Sozialismus? Findet ihr in der Facebook-Veranstaltung, habe ich die gepostet. André Leisewitz, ganz links, ist Autor und Herausgeber der Zeitschrift Z, Marxistische Erneuerung, die im Herbst 1989 gegründet wurde. Sie sieht sich selbst als eine Reaktion auf den Zerfall des real existierenden Sozialismus und ihr Anliegen als ein Versuch des geistigen Neubeginns. Martin Veit ist Teil des Instituts für Syndikalismusforschung, welches sich zur Aufgabe gestellt hat, die praktischen Aktivitäten der syndikalistischen Bewegung auf historisch-theoretischer Ebene zu begleiten. Er sieht sich selbst als Forscher zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Hans-Gerd Oefinger, auch ganz rechts, ist Mitglied der International Marxist Tendency, die sich in Deutschland um die Zeitschrift Der Funke gruppiert. Die IMT arbeitet in Deutschland innerhalb der Linkspartei als Tendenz mit. Links, zu meiner Linken, ist Lukas Schneider. Er ist stellvertretender Sprecher der Jusos in Frankfurt und Mitunterzeichner der Petition No GroKo. Noch ein paar Worte zum Ablauf, dann lese ich die Podiumsbeschreibung vor und dann werden die Sprecher sprechen. Die Sprecher haben jeweils ein 9-minütiges Eingangsstatement und dann jeweils 3 bis 4 Minuten Zeit, aufeinander zu antworten. Danach wird das Podium für Fragen aus dem Publikum geöffnet. Die Diskussion wird maximal bis 21 Uhr gehen. Anschließend seid ihr noch gerne eingeladen, mit uns in eine Pizzeria zu kommen und den Abend ausklingen zu lassen. Das sage ich aber später noch mal ein bisschen mehr. Genau, zur Podiumsbeschreibung. Ich muss jetzt leider die aktuellste Version kurz von meinem Handy vorlesen, weil wir sie noch ein bisschen aktualisiert haben, also sprachlich verändert haben. Was ist Sozialismus? Internationale Sozialdemokratie. Diese Podiumsdiskussion will die Teilnehmenden dazu einladen, über die Geschichte der Sozialdemokratie aus linker Perspektive zu reflektieren. Nicht zuletzt richtet sich der Blick damit auf die sozialistische Zweite Internationale, die marxistische politische Organisation, die die sozialistische Arbeiterbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts anführte. In den Vereinigten Staaten fand dies Ausdruck durch Eugene Debs, einem radikalen Gewerkschaftsführer, der während seiner Gefängnishaft durch die Schriften des deutschen Marxisten Karl Kautsky selbst zum Marxisten wurde. In Deutschland war dies die KPD Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts, die aus dem Widerstand des Spartakusbundes gegen die Kriegsbeteiligung des Deutschen Kaiserreiches im Ersten Weltkrieg hervorging und in Russland, und in Russland ergriff bekanntermaßen die bolschewistische Partei unter Lenins Führung die Staatsmacht. Damit führte die Zweite Internationale den wahrscheinlich bedeutendsten geschichtlichen Versuch, die Welt zu verändern. Die Revolution 1917 bis 19 in Russland, Deutschland, Ungarn und Italien. In diesen Revolutionen spalteten sich Kommunisten von Sozialdemokraten, die ein Bollwerk der Konterrevolution errichteten. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts setzt sich innerhalb der radikalen Linken ein marxistisch-leninistischer Geschichtsnarrativ durch, welcher vom Fortschritt der Dritten gegenüber der Zweiten Internationalen ausging. Demnach hatten sich die Revolutionäre der Zweiten Internationale gegen die politisch weiter rechts agierenden Sozialdemokraten wie Kautsky durchgesetzt. Durch Aufkommen des Faschismus in den 30er Jahren schien die Spaltung zwischen Kommunismus und Sozialdemokratie zur Nebensache geworden zu sein. Erst eine Generation später, nach dem Zweiten Weltkrieg, setzten sich die gleichen sozialdemokratischen Parteien im Westen für weitreichende Reformen ein, nach wie vor in Opposition zum Kommunismus im Osten. Während einiger Jahrzehnte der Annäherung zwischen Ost und West schien die frühere Geschichtsauffassung des evolutionären Hinübergleitens in den Sozialismus im Gegensatz zur kommunistischen Revolution sich als richtig zu erweisen. Die neue Linke der 60er und 70er entstand gegen solch einen Reformismus, auf der Suche nach radikaleren Politikansätzen. Sie sah sich in der früheren revolutionären Tradition stehend, wenn auch mit bedeutenden Veränderungen. Im Zeitalter des Neoliberalismus wurde diese Unterscheidung zwischen Reform und Revolution jedoch verwischt, wenn nicht sogar gänzlich ausgelöscht. Heute hingegen befindet sich die Sozialdemokratie in der Defensive gegenüber dem Neoliberalismus, auch wenn Phänomene wie Syriza, Podemos, Jeremy Corbyn oder Bernie Sanders Versuche ihrer Wiederbelebung darstellen. Wir fragen, müssen wir also mit der früheren Geschichte des Marxismus vor der Spaltung von Kommunismus und Sozialdemokratie auseinandersetzen, um das Problem und das Projekt der Sozialdemokratie heute verstehen zu können? Wie sind die Fragen von Sozialdemokratie und sozialer Revolution heute in Anbetracht der Geschichte noch verbunden? Wofür steht Sozialdemokratie politisch? Wer möchte von euch anfangen? Willst du anfangen? Wenn du meinst. Dann schieß los. Okay. Das ist natürlich ein weites Thema. Ich will damit anfangen, heute ist der SPD-Parteitag in Berlin. Ich habe da mal einen Livestream eine Stunde reingehorcht. Und immer wieder wurde gesagt, Leute, wir haben 4 Wahlen verloren, 10 Millionen Stimmen verloren. Eine Delegierte, eine junge Delegierte hat gesagt, uns droht eine Passokisierung. Und hat gesagt, in Niederlanden, in Frankreich, in anderen Ländern hat sich die Sozialdemokratie überflüssig gemacht. Und ein User hat gesagt, er will, dass in 10 Jahren noch was da ist, wo er drin arbeiten kann. Also auch hier, die deutsche Sozialdemokratie ist offensichtlich von der existenziellen Krise betroffen. Viele träumen davon, dass irgendwann mal so vor 40 Jahren gute alte Zeiten waren unter Willy Brandt und wollen die alten Zeiten wieder jetzt wach werden lassen. Aber der Kapitalismus ist heute in einer ganz anderen Phase als damals und die Reformen, die damals zugestanden wurden, die wurden in den letzten Jahren wieder Stück für Stück auch unter tatkräftiger Mitwirkung der Sozialdemokratie weggenommen. Also wir haben eine tiefe Krise der sozialdemokratischen Parteien international, aber nicht nur der sozialdemokratischen Parteien, sondern auch der linken Parteien, also auch einiger kommunistischer Parteien, die in den letzten Jahren mit einer ähnlichen Politik sich überflüssig gemacht haben. Ich erinnere da nur an das Beispiel Italiens, also was mal eine starke, mächtige, selbstbewusste Sozialdemokratie war. Ich denke, in solchen Zeiten lohnt sich immer ein Blick zurück, was vor 100 Jahren los war. Nicht nur empfehlen wir die Auseinandersetzung und Befassung mit der russischen Revolution, die damals einen mächtigen Impuls gebracht hat für die weltweite Entwicklung und ein Hoffnungsschimmer war für Unterdrückte und die arbeitenden Bevölkerungen aller Welt, sondern in dem Zusammenhang lohnt es sich auch zu sehen, woher kam die alte Sozialdemokratie, die Arbeiterbewegung und was du angesprochen hast, auch die Spaltung, die sich damals vollzogen hat. Also aus unserer Sicht sind die ganzen Grundvoraussetzungen des Marxismus, Grundlagen des Marxismus höchst aktuell geblieben. Der Sozialismus ist notwendig, notwendiger denn je, spricht im Grund Die heutige Weltlage spricht dafür, dass wir einen radikalen Bruch mit dem Kapitalismus haben und eine sozialistische Gesellschaft entwickeln. Aber es ist dann wichtig zu verstehen, was bedeutet das? Was bedeutet Übergang zum Sozialismus? Und im Prinzip bedeutet das zweierlei. Einmal die Eigentumsfrage lösen, also das Eigentum der Bourgeoisie auflösen, die Enteignung der Großkonzerne, Banken und Versicherungen. Und zum anderen bedeutet das einen radikalen Bruch mit dem politischen Regime. Also Marx und Engels sprachen ja von Diktatur des Proletariats. Engels sagte mal Anfang, so kurz vor seinem Tod, Anfang der 90er Jahre, schaut auf die Pariser Kommune, das war die Diktatur des Proletariats. Das war eine Form von Rätedemokratie, also die Herrschaft der Mehrheit, die sich organisiert in Räten mit dem Prinzip Wähl- und Abwählbarkeit aller Funktionäre, durchschnittlicher Facharbeiterlohn, rollierendes System, keine Eliteeinheiten, die bewaffnet sind, sondern bewaffnetes, arbeitendes Volk. Das so als Grundlage der Rätedemokratie. Das sind keine Hirngespinste, wenn wir davon heute reden, weil in jeder revolutionären Entwicklung immer wieder auch sich Räte herausbilden. In Russland 1905, in Russland 1917 und in seitherigen Revolutionen auch. Was aber dann in Russland entstanden ist, war nicht eine sozialistische Gesellschaft, sondern zunächst mal eine Übergangsgesellschaft. Aber das Problem in Russland war die Isolation. Produktivkräfte waren in Russland allein nicht weit genug entwickelt, um eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Die Revolutionären in Russland verstanden die Revolution als Auftakt einer internationalen Revolution. Die Tragik vor 100 Jahren, was damals geschehen ist, die Tragik liegt eigentlich, müssen wir verstehen, in der deutschen Arbeiterbewegung. Weil Russland isoliert blieb, kam dann die ganze Entwicklung Richtung Stalinismus. Das können wir gerne auch mal anderswo sehr breit und sehr ausführlich diskutieren. Aber der Schlüssel in der damaligen Epoche lag eigentlich in Deutschland. Das war ein Land mitten in Europa mit einer hochentwickelten Industrie, einer hochentwickelten Arbeiterklasse, mit einer langen sozialdemokratischen Tradition, die sich zum Marxismus bekannt hatte. Also der Marxismus war der Gedanke, der Mehrheits, die Mehrheitsströmung in der Sozialdemokratie vor 1914. Aber die Art von Marxismus, wie sie damals vertreten wurde von Leuten wie Bebel und Kautsky, war ein steriler, steifer Marxismus. Also das drückte sich etwa aus in dem Satz von Karl Kautsky: Die Sozialdemokratie ist eine revolutionäre, aber keine revolutionsmachende Partei. Die gingen davon aus, in Form von Vision, einem Automatismus, dass ihnen irgendwann die Macht in den Schoß fallen würde und dass dann der Sozialismus anbrechen würde. Sie hatten aber keine Perspektive für die kommende Revolution. Diese Auseinandersetzungen haben sich praktisch Jahre vor der großen Katastrophe von 1914 abgezeichnet. Ich empfehle dringend allen die Lektüre der Schriften von Rosa Luxemburg, die sich schon 1899 mit den Revisionisten, den Reformisten à la Eduard Bernstein auseinandergesetzt hat in der Schrift Sozialreform oder Revolution. Die ist hochaktuell, um auch heutige Auseinandersetzungen auch in der Partei Die Linke zu verstehen, weil wir da auch ein entsprechendes Spektrum haben. Es ist sehr interessant. Ich empfehle auch Schriften von Rosa Luxemburg, etwa Massenstreik, Partei und Gewerkschaften, wo sie sich mit dem verknöcherten deutschen Gewerkschaftsapparat, dem Bürokratiedenken, Bürokratismus der deutschen Gewerkschaften auseinandersetzt. Das Tragische war, dass ihre Prognosen, ihre Analysen, dass das zu einer Katastrophe kommen würde, wie sie dann auch 1914 eintrat, als die Sozialdemokratie sich voll mit der herrschenden Klasse und mit dem Krieg identifizierte und die Kriegsrendite bewilligte. Das Tragische war, dass die revolutionären Kräfte 1914 praktisch mit leeren Händen dastanden, keinen organisatorischen Zusammenhang hatten und dann, als 1918 die Revolution, die Novemberrevolution, 9. November 1918, auch ein wichtiges Thema, weil es unheimlich viel bewegt hat und Millionen praktisch in den revolutionären Kampf reingerissen hat hier in Deutschland. Als die Revolution ausbrach, war die Kommunistische Partei noch nicht gegründet. Die Sozialdemokratie hat wieder das Ding in die Hand genommen und hat praktisch alles getan, die sozialdemokratische Bürokratie, um diese Revolution abzuwürgen. Und die Kommunistische Partei wurde dann zwar 2 Monate später gegründet, aber war völlig klein, völlig unerfahren und auch völlig zerstritten. Ist die Zeit abgelaufen? Noch eine Minute. Und das ist für mich die Lehre, die Tragödie der damaligen Zeit. Denn damals wäre praktisch ein Übergang zu einer sozialistischen Weltordnung möglich gewesen. Es waren Revolutionen, die wirklich Millionen auch mit einbezogen haben, in Deutschland, in Italien, in vielen anderen Ländern der Erde. Es wäre möglich gewesen, damals in Deutschland in dieser Zeitspanne von 1918 bis 1923 die Revolution fortzusetzen, zu Ende zu führen, die Macht zu erobern durch das organisierte Proletariat. Das ist aber nicht geschehen, weil das Proletariat nicht gewollt hätte, sondern ist nicht geschehen, weil die revolutionären Kräfte nicht organisiert waren und die Konterrevolution dann eben, die wusste, was sie wollte. Und das ist also ein reichhaltiges Thema, was ich allen dringend empfehle, wenn jetzt der Jahrestag ist, auch wieder zu studieren, denn das ist voller Lehren auch für heute. Also es nützt nichts, es reicht nicht aus, nur praktisch die Hände in den Schoß zu legen. Wir müssen uns auf künftige revolutionäre Entwicklungen vorbereiten und müssen an Alternativen arbeiten, müssen aus der Geschichte lernen. Damals, wie gesagt, war der Schlüssel der internationalen Lage in Deutschland, wenn das Proletariat in Deutschland, wo die Voraussetzungen wesentlich besser waren als in Russland, die Macht erobert hätte, hätte es keinen Faschismus gegeben, hätte es keinen Zweiten Weltkrieg gegeben und müssen wir uns heute nicht wieder von vorne praktisch mit der Frage beschäftigen, was ist Sozialismus. Und deswegen empfehle ich also ganz dringend eine aktive Auseinandersetzung mit Marxismus und mit der Geschichte der Arbeiterbewegung, mit der Geschichte der revolutionären Bewegungen, auch eine kritische, also schonungslose Aufarbeitung der Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden. Danke. André? Ja. Ja, gerne. So, liebe Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, ich bedanke mich erstmal für die Einladung, hier sprechen zu können. Nur vorweg eine kurze Bemerkung, Daniel, dass wir es heute mit einer postpolitischen Linken zu tun haben, das war mir eigentlich neu. Oder das müsste man vielleicht auch mal diskutieren, was damit gemeint ist da. Weil ich an sich, sagen wir mal, die Linke durchaus als eine politisch orientierte, politisch eingreifende Bewegung verstehe und nicht als eine sozusagen nur ja, Theoriegeschichte betreibende, aber sich mit der Gegenwart also nicht befassende Linke. Das Thema ist in der Tat, das hat der Genosse Oewinger eben auch schon gesagt, sehr weit gespannt. Ich habe mir überlegt, was für uns eigentlich interessant sein könnte. Und ich möchte, das können wir auch machen, vielleicht nicht so sehr zur Geschichte der Arbeiterbewegung und der Linken und der Sozialdemokratie jetzt also zu Anfang sprechen, sondern vielleicht nur ein paar ja, methodische Überlegungen vorwegstellen und zu anderen Aspekten nachher in der Diskussion nochmal kommen. Also vorweg nur 3 ganz kurze Fragen. In welcher Epoche leben wir heute eigentlich? Ich denke, dass wir gerade in der Zeit, in der wir gegenwärtig das Jubiläum der Oktoberrevolution, Oewinger hat eben darauf angespielt, diskutiert haben und in der wir im nächsten Jahr nachzudenken haben darüber, warum die Novemberrevolution in Deutschland gescheitert ist und wir im Grunde auch die Frage stellen müssen, welches dieser beiden Ereignisse eigentlich in der Geschichte oder für die Geschichte des Sozialismus das Wichtigere war. Der Sieg der Oktoberrevolution, die ungeheuer viel bewirkt hat im 20. Jahrhundert. Ich empfehle die Lektüre von Eric Hobsbawms, Zeitalter der Extreme, der das hervorragend nochmal herausgearbeitet hat, was diese Oktoberrevolution alles im 20. Jahrhundert verändert hat und bewirkt hat, im internationalen Kapitalismus auch. Und auf der anderen Seite das Scheitern der Revolution in dem entwickeltsten kapitalistischen Land damals, in Deutschland, wodurch in der Tat die Vorstellung der Revolutionäre in Russland, dass der Durchbruch in Russland nur sozusagen der Bruch des schwächsten Kettengliedes war, dass aber die russische Revolution eigentlich für sich alleine gar nicht existieren könne, sondern des Rückhalts aus den entwickelten kapitalistischen Ländern bedürfe, um sich zu einer internationalen Revolution zu entwickeln. Was war also sozusagen das größere Problem? Was hat den größeren Einfluss gehabt? Ich denke, das ist ein Punkt, über den wir auch nachher nochmal ernsthaft diskutieren müssen, nachdenken müssen. In was für einer Epoche leben wir heute? Ich denke, unsere momentane Situation, der Kapitalismus der Gegenwart, ist von dem Kapitalismus vor 100 Jahren in Deutschland und natürlich auch in Russland um Äonen entfernt, hat sich ungeheuer verändert, weiterentwickelt, und gegenwärtig wird er eigentlich durch zwei Brüche geprägt als internationaler Kapitalismus. Einmal durch den großen Bruch Mitte der 1970er Jahre, den Übergang zum Neoliberalismus, sozusagen die bürgerliche Gegenrevolution im Kapitalismus, die in England, Thatcher hat richtig vom Krieg gegen die Gewerkschaften gesprochen, und sie hat diesen Krieg gegen die Gewerkschaften, gegen die Bergarbeiter zuerst in England auch als faktisch Krieg geführt. Und dieser Turnaround im internationalen Kapitalismus, dessen erste Schwalbe im Grunde die Konterrevolution in Chile war, wo die Chicago Boys zum Zuge kamen, also den Neoliberalismus installierten, auch eine Konterrevolution der blutigsten Art von den USA. Kissinger ist der Mann, der Blut an den Händen hat, der das mit zu verantworten hatte. Diese sozusagen Gegenrevolution im Kapitalismus gegen vorherige Tendenzen, insbesondere im Keynesianismus im Kapitalismus, hat die ganze Entwicklung seit Mitte der 70er Jahre geprägt. Sie hat zu einem massiven Schub der Internationalisierung des Kapitalismus geführt, was unter dem Stichwort Globalisierung immer sozusagen diskutiert wird. Ein massiver Schub der Internationalisierung mit einer ungeheuren Dynamik in den letzten Dekaden zumindest des Welthandels, viel stärker als größere Dynamik noch als die Produktion. Sie hat geführt zu einer massiven Überakkumulation von Kapital im Zusammenhang mit der Digitalisierung und ähnlichen Dingen, die ihrerseits nach sich gezogen hat, das, was unter Finanzialisierung des Kapitalismus verstanden wird, also Aufbau eines finanzkapitalistischen Überbaus mit einem hohen Maß an Spekulation. Dieser finanzkapitalistische Überbau hat natürlich auch Ansprüche an den Profit, der in den produktiven Sphären also erarbeitet wird. Insgesamt hat sich in diesem Bereich ungeheuer viel verändert. Der zweite Punkt, eins muss man noch unbedingt erwähnen, diese ganze Entwicklung ist mit einer Erosion seit Mitte der 70er Jahre, mit einer Erosion der traditionellen Arbeiterklassen in allen entwickelten Ländern verbunden. Rückgang des industriellen Kerns der Arbeiterklassen, Verschwinden sozusagen der erfahrensten, erprobtesten Teile der Lohnarbeiterschaft, also gewerkschaftlich am besten organisierten, streikerfahrensten Teile der Lohnarbeiter, mit einer starken Aktivierung der Konkurrenz, sowohl zwischen dem Kapital wie unter den Lohnabhängigen, Heute ist die Sozialstruktur der Bundesrepublik durch einen hohen Anteil prekären Sektor geprägt. Das hängt mit der Aktivierung dieser Konkurrenz zusammen. Geprägt durch Segmentierung und vielfältige Formen der Aufspaltung, Aufsplitterung, der Differenzierung in den Arbeitsverhältnissen, was es insgesamt viel komplizierter macht, die Lohnabhängigen zusammenzuführen. Gleichzeitig ist dieser Prozess auch ein Prozess des massiven Anwachsens der Lohnarbeit insgesamt. Also insbesondere in den Reproduktionsbereichen, alles was mit Care-Arbeit zu tun hat etc., sind Sektoren, die ausgeweitet worden sind im Dienstleistungsbereich und so weiter und so fort. Ich kriege das Zeichen nur noch eine Minute. Der zweite Aspekt, der zweite Bruchpunkt ist sozusagen der Bruchpunkt von 1990, das Ende des Kalten Krieges, das Ende der Überdetermination der Entwicklung in den entwickelten kapitalistischen Ländern und der Welt insgesamt durch den Kalten Krieg, durch den Antagonismus von sozialistischen Ländern und kapitalistischen Ländern. Dieser Bruch hat auch auf der internationalen Ebene und auch auf der Ebene der Beziehungen zwischen den entwickelten kapitalistischen Ländern, also im internationalen heutigen Imperialismus, wenn wir diesen Begriff hier so verwenden wollen, zu einer massiven Aktivierung der Konkurrenz geführt. Das kriegen wir aktuell alle mit. Trumps Wahl in den USA ist nur ein Ausdruck dafür. Zugleich haben sich auf der internationalen Ebene die Kräfteverhältnisse, die wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse zwischen den entwickelten kapitalistischen Ländern und den Dritte Weltländern stark verändert. All dies hat also zu wesentlichen Veränderungen geführt, die uns heute zwingen, darüber nachzudenken, was sind heute Ansatzpunkte für eine Linke, Ansatzpunkte für sozialistische Tendenzen, denn wir müssen ja konstatieren, das sozusagen als letzte Bemerkung zum Anfang. Wir haben in der Bundesrepublik oder in den anderen entwickelten kapitalistischen Ländern kaum oder wenig entwickelte explizite sozialistische Bewegungen. Wir haben gegenwärtig einen erfreulichen Aufschwung in vielen Bereichen, jetzt also auch in den USA mit Sanders, in England mit Corbyn und so weiter und so fort. Aber insgesamt sind das minoritäre Bewegungen. Gleichzeitig haben wir aber in der engen, kleinen, fast sektenhaften marxistischen Linken doch eine durchaus aktive Diskussion über bis in die öffentlichen Medien über Postkapitalismus, Ende des Kapitalismus und so weiter. Ein Widerspruch, der nachher noch zu besprechen wäre. Danke. Vielen Dank. Könnten wir bitte kurz die Tür da hinten zumachen? Es zieht, und versuchen, die Heizung anzumachen, weil ich sehe, dass ein paar Leute mit Jacken da sitzen. Und, richtig. Genau. Ist ein bisschen kalt hier oben auch. gut, Martin. Genau. Dann erstmal hallo und guten Abend. Erstmal, meine Stimme ist heute nicht so ganz in der prallen Einsatzfähigkeit. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen und versteht mich trotzdem gut. Als erstes haben wir gerade schon gehört, dass es ganz verschiedene Ansichten dazu gibt, was mit der Veranstaltung heute Abend hier gemeint ist. Also eine Gesellschaftsanalyse, ein historischer Rückblick. Und ich komme da ein bisschen aus einer anderen Ecke. Also alle Leute, die hier auf dem Podium sitzen, würde ich mal, ich weiß nicht, wie es mit Christoph aussieht, aber mehr Marxismus verorten. Also ich bin kein Marxist und möchte auch ganz klar darstellen, dass es nicht nur einen marxistischen Sozialismus gibt, sondern auch libertäre, freiheitliche, anarchistische Sozialismen. Und ich habe zugesagt, zu der Veranstaltung zu kommen, weil ich eben diesen Begriff oder die Definition, was ist Sozialismus, sehr wichtig finde und da eben auch einen ganz anderen Gesichtspunkt einbringen möchte, nämlich einen Gesichtspunkt, der nichts mit Marxismus zu tun hat und auch nichts mit Partei, sondern mit Selbstorganisation, mit Selbstverwaltung, mit einem Alles für alle. Das sollte eigentlich ein Anspruch eines Sozialismus sein, dass es allen Menschen besser geht. Also man könnte jetzt hier sehr viele Punkte auch zur Historie noch ausführen, aber 9 Minuten sind nicht gerade viel Zeit. Deswegen will ich mich auf ein paar wenige Sachen konzentrieren. Zum einen bin ich der Auffassung, dass alle bisherigen staatlichen Systeme, die von sich proklamiert haben, sie seien sozialistisch oder Sozialismus, keine sozialistischen Systeme waren. Komplett alle. Sie hatten vielleicht sozialistische Elemente, aber sie waren in meinen Augen ein Staatskapitalismus, der den Arbeiterinnen und Arbeitern Freiheiten geraubt hat. Also gerade in der Sowjetunion wurde unter Phrasen von alle Macht den Räten, wurden Arbeiterinnen und Arbeiter im Endeffekt für die Revolution gewonnen. Und es war eine Politik, die betrieben worden ist, aber konkret gab es keine Selbstverwaltung der Gesellschaft, keine Selbstverwaltung der Betriebe. Unter Lenins neuer ökonomischer Politik wurden wieder Arbeiterinnen fest eingesetzt. Die hatten keine freie Arbeitsplatzwahl, die hatten keine Wahl gewerkschaftlicher Organisierung. Das war ein autoritäres System, das keinerlei Freiheiten für den einzelnen Menschen gebracht hat. Das bedeutet, solche Systeme sind nicht erstrebenswert und sie sind gescheitert. Also ich sage hier auch ganz deutlich, Marxismus und marxistische staatliche Vorstellung eines Sozialismus betrachte ich als gescheitert, die sind überlebt. An die Stelle dessen muss eine freiheitliche, solidarische Gesellschaft gesetzt werden. Das ist ein langer, weiter Weg, aber es gibt auch dafür Ideen und Überlegungen und Konzepte. Und wenn man den Blick weitet, also raus aus Russland, wenngleich in Russland gab es auch durchaus in manchen Regionen einflussreiche, starke anarchistische bzw. anarcho-syndikalistische Bewegungen und zum Beispiel bis mehr nach Italien schaut, nach Spanien schaut, dann sieht man, dass die Menschen dort unter Sozialismus kreative Dinge verstanden haben, Selbstermächtigung, Übernahme von Betrieben, Übernahme der Städte, Räte, Basisdemokratie. Das hier auch nur ganz kurz als Schlagpunkte. Wenn man weiter zurückschaut, weil ich kenne ja manche Diskussionen von marxistischer Seite, wo dann immer mit der Entwicklung der Produktivkräfte argumentiert wird, dass eine Revolution erst dann in der Lage ist, erfolgreich zu sein, wenn diese eben voll entfaltet sind, kann man auch mehrere Sachen dazu sagen. Zwei Punkte möchte ich dazu anmerken. Diese ideologische Definition von einer Entwicklung der Produktivkräfte hat in der Vergangenheit in verschiedensten europäischen Ländern, von denen weiß ich das zumindest, dazu geführt, dass Kommunisten und Marxisten Arbeiterbewegungen nicht unterstützt haben. Nehmen wir ein konkretes Beispiel aus Rumänien. Dort wurde 1910, 1911 in den Häfen Lastkräne eingeführt, die eine Rationalisierung des Arbeitsprozesses bewirkt haben. Die ganzen führenden Marxisten haben sich gegen die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Hafen gestellt, weil sie gesagt haben, ja, das ist jetzt zwar ein hartes Ding, das geschluckt werden muss, aber die Entwicklung der Produktivkräfte und der technische Fortschritt hat Vorrang vor der sozialen Situation der Menschen. Das ist ein völliges Unding, meiner Meinung nach. So. Hat dann auch dazu geführt, dass die Sozialdemokraten und die Kommunisten damals in Rumänien stark an Zuspruch verloren haben, völlig klar. Und der Syndikalismus, zumindest in den Hafenarbeiterstädten, die vorherrschende Strömung innerhalb der Arbeiterbewegung wurde. Zum anderen, wenn man einen Blick in die Geschichte nimmt, also was ist Sozialismus? Sozialismus ist für mich eine herrschaftsfreie Gesellschaft, in der alle Menschen gleichberechtigt sind, über ihren Konsum mitbestimmen können und über die Produktion, das heißt die Arbeitsbedingungen sind humanistischer, als es heute im Kapitalismus sind. Das heißt, die Menschen haben Mitspracherecht in allen Dingen, die sie betreffen. Das heißt, es braucht keine Partei, das ist basisdemokratisch. Und wenn man da ein bisschen in die Geschichte hinausblickt, dann können wir ins Neolithikum mal schauen. Und ich weiß nicht, wer von euch da schon mal einen Blick reingeworfen hat. Es gibt ja durchaus verschiedenste marxistische Gruppen, die verschiedenste Forschungen auch betreiben. Da gibt es unter anderem in Mannheim einen sehr interessanten Archäologen. Und der hat was herausgefunden zu einer Stadt, die heißt Çatalhöyük, die liegt in Anatolien. Sehr unbekannt leider unter deutschen Linken und ich finde es auch sehr schade, dass sowas dann auch von den Marxisten selbst nicht weiter dargestellt und darüber informiert wird, dass es da im Neolithikum eine soziale Revolution gab. Also es ist die Jungsteinzeit. Das heißt, es ist weit vor jeglicher Entwicklung von Produktivkräften. Und das ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass es sich um eine soziale Revolution handelte, die jegliche Form von Herrschaft, von Staat abschaffte, die Gleichberechtigung der Geschlechter verwirklicht hat und die mehrere tausend Jahre Bestand hatte, die auch zum Vorbild wurde für andere Gemeinden drumherum, in denen damals noch Menschenopfer stattfanden und Religion vorherrschend war, die wurde erst beendet durch die Eiszeit. Das nur mal hier kurz in den Rand, also das heißt, diese ganze marxistische Terminologie von Entfaltung der Produktivkräfte und technischer Fortschritt ist Quatsch. Wenn wir dann aufs Konkrete von heute kommen, wenn es dann darum geht, so wie wollen wir denn den Weg in eine freie Gesellschaft einschlagen und was können da die Methoden und die Mittel sein und welche Strategien sind da vonnöten, sage ich als Lohnabhängiger, als Arbeiter, klar, ich muss mich gewerkschaftlich organisieren, das ist elementar wichtig. Ich muss ein Mittel haben, mich selbst zu ermächtigen und mich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen solidarisch wehren zu können. Gegen alle möglichen Formen von Ausbeutung im Alltag. Aber Gewerkschaft muss auch mehr sein als nur ein Verteidigen gegen Auswüchse oder Angriffskämpfe, wenn das ist natürlich das Schönste, was man haben kann, Angriffskämpfe zu führen. Aber wir müssen da auch eine revolutionäre Perspektive reinbringen. Und da ist der Anarchosyndikalismus durchaus eine gangbare Alternative, die sagt, im Heute und im Hier und im Jetzt wehren wir uns solidarisch, ohne Führerchen, ohne Parteien, gemeinschaftlich organisiert, mit den Mitteln der direkten Aktion, das heißt also eben ohne Stellvertreter. Was uns betrifft, entscheiden wir selbst und wir versuchen das so weit wie möglich zu verwirklichen. Aber gleichzeitig haben wir im Hinterkopf das große Ziel einer freien Gesellschaft, des Sozialismus, also eines anarchistischen, herrschaftsfreien Sozialismus, der keine neuen Herrschaftsformen etabliert und der allen Menschen einen Wohlstand garantiert, den die auch selbst schaffen. Also wir sind in der Lage, selbstständig zu wirtschaften und auch die Wirtschaft zu organisieren. Jetzt kommt bei mir auch die obligatorische eine Minute. Im Syndikalismus wurde in den 20er Jahren in Deutschland gab es die Freie Arbeiterunion Deutschlands, der hatte mal zu Höchstzeiten 150.000 Mitglieder, ist natürlich numerisch viel weniger als das, was die ADGB-Gewerkschaften hatten, die hatten Millionen, aber die Leute, die sich damals bei den Anarchosyndikalisten organisierten, hatten natürlich ein ganz anderes Fundament an Überzeugung, an Wissen, an Bildung. Es war viel stärker verinnerlicht. Es war eine klassenkämpferische, revolutionäre Gewerkschaft mit dem Endziel, die Betriebe zu übernehmen, die Gesellschaft selbstverwaltet zu organisieren. Und da gibt es ein Konzept, das die Leute, wo es interessiert, das kann man nur anbieten. Es nennt sich das Konzept der Arbeitsbörsen, was ist Syndikalismus. Kann man sich gerne mal einen Blick reinwerfen, wo es dann eben ganz konkret um die einzelnen Branchen und Berufszweige geht, wie die auf nationaler, auf internationaler Ebene miteinander vernetzt sind, also wie Geld abgeschafft werden kann, wie Warenaustausch funktioniert, wie soziale Leistungen funktionieren in Krankenhäusern, alle solche Sachen. Also wo eben... Bitte? Die Eigentumsverhältnisse? Wann? Die Fragen bitte nach den Sprechern-Statements stellen. Also kannst du die Frage auch beantworten. Also im Kapitalismus sind die Eigentumsverhältnisse leider so, wie sie aktuell sind und es war in diesem Land leider nie anders. So, ja, genau. Also ich würde nur empfehlen, wenn es interessiert, vielleicht habt ihr noch nie was davon gehört, von den Arbeiterbörsen des Syndikalismus oder generell von Anarchosyndikalismus, habt gerne einen Blick auf unseren Büchertisch, der da hinten ist. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Lukas. Gut, als ich gestern Abend spontan zugesagt habe, hier mit auf dem Podium zu sitzen, habe ich mir gedacht, wie kann ich sozialdemokratische Geschichte, wie kann ich die Entstehung von Sozialismus oder besser gesagt auch die Bedeutung von Sozialismus in der heutigen Zeit am besten referieren und die Rolle der Sozialdemokratie auch skizzieren. Ich könnte nun 150 Jahre der SPD-Geschichte referieren, ich denke, ihr seid alle dankbar, wenn ich das nicht tue. Ich kann mich da nur meinen Vorrednern schon anschließen, also klar, es wurde ja schon genannt, am Anfang der Sozialdemokratie gab es auch marxistische Strömungen und den revisionistischen Flügel. Daraus hat sich dann halt auch wieder die Abspaltung aus der USPD mitgebildet oder halt auch das Gottesberger Programm, was dann eben auch aus der SPD eine Volkspartei gemacht hat. Aber all diese Entwicklungsschritte sind, glaube ich, nicht der ausschlaggebende Punkt, um heute auf den Punkt zu kommen, warum die Sozialdemokratie in fast allen europäischen Staaten scheitert und wo die Problemlagen heutzutage sind. Ich glaube, wenn man wirklich das verstehen möchte, muss man erst die letzten 30 Jahre verstehen. Wir sehen, die sozialdemokratischen Parteien sterben ab praktisch. In Frankreich hat die Partie Sozialist 6% bekommen, sie ist abgestürzt. In Irland waren es 6%, unsere Genossen in Spanien haben 22% bekommen, in Polen 7%, in den Niederlanden auch 7%, in Griechenland 6%. Und wie wir schon bei den letzten Bundestagswahlen gesehen haben, die SPD hat ihr schlechtestes Ergebnis seit 1949 bekommen auf 20%. Wir haben in den letzten 20 bis 30 Jahren über 10 Millionen Wählerinnen und Wähler verloren und wir haben die Hälfte unserer Mitglieder verloren von damals in den 1990er Jahren von knapp 900.000 auf heute 450.000. Die Frage ist, woher kommt das und woher kommt das Scheitern der Sozialdemokratie? Ich glaube, wenn wir wirklich den Ursprung davon uns betrachten sollen, dann müssten wir erstmal den Zusammenbruch der Sowjetunion uns anschauen. Dort war der ideologische Gegenentwurf praktisch zum Kapitalismus gegeben. Man hatte immer noch ein Modell, einen Gesellschaftsentwurf, der einigermaßen funktioniert hatte. Es war zwar eine sozialistische Diktatur, aber dennoch war es ein funktionierender Staat in einer gewissen Art und Weise. Nachdem das zusammengebrochen ist, war es dann in vielerlei Hinsicht ein Zusammenbrechen einer ideologischen Vorstellung davon, wohin denn überhaupt das Ziel von einem Sozialismus hingehen soll. Das bedeutet, viele sozialdemokratische Parteien sind eigentlich reformistischer und marktkonformer geworden. Es gab einen praktischen Boom des Neoliberalismus. Reaganomics, Margaret Thatcher wurde auch schon mitgenannt. Gerade hier in Deutschland hat sich auch nach der Jahrtausendwende verschiedenste Institutionen gebildet. Ich glaube, die bekannteste ist auch die Initiative für neue soziale Marktwirtschaft. Man hat also starken Einfluss von verschiedensten Lobbygruppen bekommen und auch viele wirtschaftliche Professoren haben eher einen Neoliberalismus gepredigt, der Steuererleichterungen für Reiche mit propagiert hatte und eben auch Sozialkürzungen. Nun haben sozialdemokratische Parteien in verschiedensten Regierungen in ganz Europa dieses Modell mitgetragen. Es gab eine praktische Neoliberalisierung von sozialdemokratischen Parteien. Wir haben das in Großbritannien am besten Beispiel von Tony Blair gesehen. Oder hier gerade in Deutschland mit Gerhard Schröder und der Agenda-Reform. Es gab einen klaren Abbau von dem Sozialstaat hier innerhalb Deutschlands. Es gab durch die Form von Leiharbeit und befristeten Arbeitsverträgen eine stärkere reformistischen Ansatz, um halt eben auch Arbeiter zur Arbeit zu zwingen. Und dass diese Reformen auch größtenteils von sozialdemokratischen Parteien gekommen sind, die ja eigentlich einen Gegenentwurf schaffen sollten, die eigentlich mehr für eine sozialere Politik stehen, das hat viel an Glaubwürdigkeit und Vertrauen verloren und das auch zu Recht. Und die Leute haben nicht mehr erkennen können, wo denn jetzt noch der Unterschied ist zu einem alternativen Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell. Das Problem ist auch, dass sich nun auch durch die Globalisierung der Markt erweitert hat. Frühere periphere Staaten wie China oder Russland sind nun eigentlich auch starke Konkurrenten des heimischen Marktes geworden. Das bedeutet, Europa und die USA werden als Wirtschaftsmächte immer weiter abgelöst und haben stärkere Konkurrenz bekommen. Die Frage ist, wie reagiert man darauf? Und wenn man erkennen kann, die Leute wollen nicht einfach eine Form von weiterer Neoliberalisierung, um konkurrenzfähig zu sein, sie wollen Absicherung, sie wollen keine Flexibilisierung der Arbeitsverträge, sondern sie wollen einfach einen festen Arbeitsvertrag haben und auch sicher gehen können, dass sie das beibehalten können. Das hatte die Sozialdemokratie in den letzten Jahren nicht geschafft. Die Reformen, die stattgefunden haben, dienten größtenteils zur Wettbewerbssteigerung und natürlich auch zur Steigerung und haben es nicht geschafft, eine Steigerung des Lebensstandards für viele Leute zu erreichen. Und dadurch sind gerade Leute in den unteren Einkommensklassen immer weiter abgesunken. Die Erwartungen an den sozialdemokratischen Parteien wurden nicht erfüllt. Die Regierungen haben auch nicht das erfüllt, was die Leute erwartet haben und dadurch wurde immer weiter an Zustimmung verloren. Zudem werden auch auf die modernen Probleme unserer Zeit von den heutigen sozialdemokratischen Parteien nicht mehr groß eingegangen. Wenn ich mich an den Bundestagswahlkampf vor ein paar Monaten erinnere, das Thema Europa, ich meine, früher noch Anfang des 19. Jahrhunderts hatte die SPD noch so etwas wie die Vereinigten Staaten von Europa gefordert. Heutzutage sind solche fast schon revolutionäre und internationale Ansätze nicht mehr vorhanden. Man sieht auch moderne Probleme wie die Landflucht oder der Zuwachs von der Stadt sind keine Probleme, die wir noch angehen können. Auch die Probleme der Wohnungsnot wurden auch in der Großen Koalition nicht weiter mitgetragen. Und wir finden einfach nicht diese Antworten auf die Globalisierung, wie man das dann eben findet. Und daran können wir erkennen, die Leute wollen Antworten und sie suchen diese Antworten in dem heutigen Rechtsruck, in den rechtspopulistischen Parteien. Ich habe persönlich die Theorie, dass es nicht nur einfach eine Form von anwachsendem Fremdenhass ist und Ausländerfeindlichkeit, sondern dass es auch vor allem zusammenhängt, dass die Leute einen stärkeren Protektionismus suchen, eine Form von Zurückwendung von dieser Globalisierung, eine Rückwendung wieder zu einer sozialeren Zeit und in diesem Zusammenhang die Ausländerfeindlichkeit noch einfach mitsuchen. Praktisch, dass es mit resultiert aus einer Ablehnung der Globalisierung und einer Ablehnung der heutigen modernen und der marktkonformen Parteienpolitik, die betrieben wird. Und dieser Protektionismus, ich meine, bestes Beispiel ist Trump, wo er gesagt hat, we have to win the market. Das ist eigentlich das heute, die, die, der komplette Geist unserer heutigen Zeit, wenn man sich praktisch das mal vor Augen führt. Wir stehen in einem ständigen Wettbewerb mit anderen Menschen und der Kapitalismus und der Raubtierkapitalismus unseres heutigen, der heutigen Globalisierung hat Ausartungen angenommen, die man sich eigentlich vor, glaube ich, 30, 40 Jahren nicht hätte vorstellen können. Und diese Resultate des Rechtsrucks haben nun mal eben auch dazu geführt, dass die Sozialdemokratie immer weiter an Stimmen verloren hat. Nun ist die Frage, was sind die Entwicklungen, was wird in der Zukunft sich noch weiterentwickeln und wie stehen wir Jusos eigentlich dazu? Ich glaube, die zukünftigen Entwicklungen kann man ganz klar daran sehen, wo hat sich denn, oh, ich sehe schon, ich habe nur noch eine Minute Zeit, ich versuche es kurz zusammenzufassen. Es wurde ja schon angebrochen, Jeremy Corbyn, Bernie Sanders, aber ich würde zum Beispiel auch nochmal nach Portugal schauen, Antonio Costa. Bernie Sanders und Jeremy Corbyn, werde ich jetzt mal kurz verkürzt sagen, sie haben an Glaubwürdigkeit wieder gewonnen, indem sie halt eben für eine soziale Politik standen. Aber auch Antonio Costa in Portugal ist der einzige Sozialdemokrat, die einzige sozialdemokratische Partei, die wirklich auch eine Zugewinnung geschaffen hat für die Sozialdemokraten. Und wie hat er das gemacht? Er hat eine klare Abkehr von der Austeritätspolitik, von der Sparpolitik genommen, hat damit das erste Mal wieder Wirtschaftssteigerung in seinem Land erreicht. Und er hat ein Wirtschaftsmodell von Keynes implementiert. Es ist zwar immer noch eine Art von sozialer Marktwirtschaft, es ist immer noch ein Kapitalismus, aber er hat ihn sozialer gestaltet und damit auch wieder Vertrauen zurückgewonnen und an Glaubwürdigkeit. Wir Jusos stehen für einen Sozialismus und die Überwindung von Kapitalismus. Und ich betrachte Sozialismus als eine Überwindung der Sozialismus ist eine Entwicklung zu einem gesellschaftlichen Fortschritt. Und gesellschaftlicher Fortschritt besteht immer aus der Befreiung eines Menschen. Befreiung von Zwängen, Befreiung von Diskriminierung, Befreiung von wirtschaftlicher Abhängigkeit. Und die Befreiung hin zu einem Menschen, der persönlich sich auch seine Freiheiten aussuchen kann. Die heutige Linke ist vor allem in den heutigen Themen von sozialpolitischen Themen geprägt. Das bedeutet Feminismus, Antidiskriminierung, und Homophobie werden vor allem bekämpft, um halt eben auch eine Form von gesellschaftlicher Gleichstellung zu schaffen. Das sind wichtige Themen und ich glaube, wenn wir uns die Frauenquote hier auf dem Podium anschauen, ist es unglaublich notwendig. Aber dennoch, glaube ich, ist das größte Problem des heutigen Sozialismus, dass wir zwar eine egalitäre Gesellschaft schaffen und es auch gesellschaftlich auf den Weg bringen können, indem wir bestimmte Vorstellungen haben, aber uns dieses eine Wirtschaftsmodell fehlt. Ich meine, es gibt verschiedenste Ansätze. Keynesianisches Wirtschaftssystem, Planwirtschaft, so bedingungsloses Grundeinkommen. Es gibt verschiedenste Ideen, aber jede Vorstellung davon ist nicht die Überwindung des Kapitalismus. Und solange wir nicht diese Vorstellung davon haben, wie man jetzt eine Befreiung des Menschen schafft und damit auch ein Wirtschaftssystem implementiert, was eine egalitäre Gesellschaft erreicht, solange sind wir noch in einer Krise des Sozialismus, meiner Meinung nach. Und dafür kämpfen auch die Jusos. Ich will noch mal ganz kurz sagen, der Parteitag der SPD hat zugestimmt, für eine große Koalition, für Gespräche offen zu sein, auch für eine große Koalition. Ich finde, das ist leider eine Schande. Das bedeutet, leider hat die Parteispitze noch nichts aus dem Wahlergebnis gelernt. Und ich befürchte, wenn es so weitergeht, könnte auch die SPD in den nächsten Jahren unter 20 oder 10% fallen. Danke. Ja, es gab in den 50er Jahren in der marxistischen Geschichtswissenschaft eine interessante Kontroverse um den Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus. Und eben auch um die Frage, wann ist das eigentlich passiert, der Übergang von der einen Produktionsweise zur anderen, weil man hat ja da ein weites Spektrum an Jahren, die man wählen kann. Man hat die Bauernkriege, die Französische Revolution, man hat den Frühkapitalismus in Italien. Jedenfalls im Großen und Ganzen war das Ergebnis dieser Debatte um die Frage, wann ist denn dieser Übergang von der einen Produktionsweise zur anderen, wann hat er stattgefunden, das kann man nicht wirklich sagen. Und da kann man sich immer nur rückwirkend überstreiten. Sondern es war ein Übergang, der über mehrere Jahrhunderte sich hingezogen hat, mit bestimmten vorpreschenden Entwicklungen, Experimenten, Rückschritten, Sackgassen. Es gab auch keine wirkliche Koinzidenz von sozusagen herausgehobenen politischen Umbrüchen und den Umbrüchen in der Produktionsweise. So ging es von A nach B. Und es gibt eigentlich nichts, was uns berechtigt, dass wir uns heute den Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus anders vorstellen. Also diese ganzen Ideen, das schrumpft auf revolutionäre Momente zusammen, es gibt ein Zusammenfallen dieses Umbruches in der produktiven Basis mit bestimmten politischen Ereignissen, dem Sturm auf die Bastille oder eben auf dem Schuss der Aurora und der Erstürmung des Winterpalais, sind tendenziell Revolutionsromantik. Auch wir, ich glaube, wir leben in einer Phase des Übergangs und wir haben keine Ahnung, wie lange sie dauert. Und man wird sich rückwirkend darüber streiten, wann dieser Übergang sich vollzogen hat, und es wird zu keinem klaren Abschluss dieser Debatte kommen. Ich finde das ganz inspirierend für die Frage, wenn man sich fragt, was ich sehr wichtig finde, was Andrea aufgeworfen hat, in welcher Phase lebt man eigentlich? Wir leben in dieser Übergangsphase, das glaube ich schon. Und man wird rückwirkend darüber reden, wie sie abgelaufen ist und wann der eigentliche Übergang war. Eine zweite Frage, die ich sehr wichtig finde und ganz inspirierend für die heutige Debatte um Sozialismus, was man sich darunter vorstellt und weswegen manche dieser Diskussionen auch häufig so unzeitgemäß erscheinen. Aus marxistischer Perspektive ist ja eine Produktionsweise, eine Gesellschaftsformation bestimmt durch einen Grundantagonismus, einen Grundwiderspruch, eben den zwischen Arbeit und Kapital oder entsprechende früher. Und es ist eine interessante Frage zu stellen, was ist eigentlich dieser Widerspruch im Sozialismus? Also man kann natürlich sagen, da gibt es keinen, das ist dann irgendwie das Ende der Geschichte, das klingt nicht nur langweilig, das wäre es auch. Und ich glaube, das kann man sich heute auch kaum noch so vorstellen. Weil wir auch die Auffassung haben, dass diese Grundwidersprüche das sind, was eine Gesellschaft antreibt, was ihre Dynamik ausmacht. Und der einzige mir bekannte Versuch, eine Antwort auf diese Frage zu geben, ist von Theodore W. Allen, der eigentlich mehr zu Rassismus und Erfindung der weißen Rasse, speziell USA, geforscht hat, der in ein paar Texten sagt, also dieser Grundwiderspruch wird der sein zwischen Individuum und Kollektiv. Weil wir in einer entwickelten Produktionsweise dann sind, wo es ganz neue Potenzen gibt der unmittelbaren, direkten Aneignung und Gestaltung, auch durch die Individuen. Und das wird in einem ständigen Widerspruch stehen zu der Aneignung und Gestaltung durch die Allgemeinheit. Es wird tatsächlich keine Klassen geben im herkömmlichen Sinne, aber dieser Widerspruch wird die Entwicklung vorantreiben. Ich finde das eine ganz interessante Idee, weil sie uns in die Lage setzt, man sagt ja auch immer, die Konflikte der künftigen Produktionsweise entstehen im Schoße der Alten, einen interessanten Blick zu gewinnen auf bestimmte Dinge, die heute so passieren. Also wenn das so wahr ist, dass das der Grundkonflikt, der Grundwiderspruch einer heraufziehenden Produktionsweise ist, die natürlich im Schoße der Alten nicht dominant ist, aber vorhanden. Dann kriegt man einen interessanten Blick darauf, auf zum Beispiel diese unglaubliche Popularität der Diskussion ums bedingungslose Grundeinkommen, was ja diese Idee vertritt, einer stärkeren freien Entfaltung des Individuums, unabhängig von der Organisierung der Arbeit. Es gibt sehr starke Bewegungen im Moment um diese Frage Kooperativen, auch digitale, also das sind die Leute, die sowas mit Plattform-Kooperativismus und so weiter machen, aber auch eine neue Stärkung der ganz traditionellen kooperativen Bewegung mit Food-Koops, Wohnungsgenossenschaften und so weiter. Das kann man in so einem Kontext stehen. Wir kriegen diese Diskussionen um, wo hört die Erwerbsarbeit auf, wo muss man quasi auch Schnitte machen heutzutage gegen deren Übergreifen in den Rest des Lebens, damit dessen Aneignungsfähigkeit nicht gefährdet ist. Es gibt die Diskussion um die Formen, die wir inzwischen kennen, von freier Produktion im Softwarebereich oder in anderen organisierten Bereichen. Also wir sehen die Kraft, die das an Beispielen von Linux bis Wikipedia hat. Wir sehen aber auch die Grenzen, dass das nicht ausreicht, um eine Gesellschaft zu organisieren und die Erfüllung von Grundbedürfnissen zu gewährleisten, zu garantieren. Zwischen all diesen Dingen gibt es Spannungen. Und man kann sagen, das ist möglicherweise ein Vorschein auf künftige Konflikte. Der ist nicht bestimmend, weil wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft. Nach wie vor sind das die Konflikte, die den Rahmen bestimmen. Aber das andere fängt an zu wirken. Und wenn man sich das so vorstellt, kriegt es eine stärkere Plausibilität, warum die beiden großen Wege, der sozialistischen Entwicklung, der Arbeiterbewegung, der sozialdemokratische und der kommunistische Weg seit ihrer Spaltung ihre Krise erlebt haben, verstärkt auch eigentlich beide ab diesem Umbruch, den André beschrieben hat, Mitte der 70er Jahre, weil sie beide große Schwierigkeiten hatten, überzugehen und sich in ein Verhältnis zu setzen zu diesen neuen Potenzen der Individualität, der Nichtstaatlichkeit, der stärkeren Verwissenschaftlichung von Produktivität und dem Faktor Mensch in der Produktivität. Und man kann sagen, das sagt uns auch was über die Dinge, die wir erleben mit neuer rechter Mobilisierung und ihren Themen, weil es gibt da einen Unterstrom, wo innerhalb der jetzigen Gesellschaft, die vom Kapital dominiert ist, was die nicht so interessiert, aber spürbar ist diese künftigen Konflikte und die künftigen künftige Möglichkeiten, um eine Gesellschaft, wo sozusagen Kapital ganz wesentlich auch in Bildung, Qualifizierung, Vernetzung, Zentralität liegen wird und der Angst, wer da dabei sein wird und wer nicht. Was folgt aus solchen Überlegungen? Also erstens glaube ich, dass viele der klassischen Diskussionen um den revolutionären Bruch, die reformistische Wende heute obsolet sind. Wenn man sich klar macht, dass wir in diesem historischen Stoffelfeld drin leben, geht es eher um kürzerfristige taktische Fragen. Ich glaube, dass die grundsätzliche Ausrichtung, dass sozialistische Politik sich um ein Mehr an Regulierung und Planung kümmern muss, um ein Mehr an direkter Bedürfnisbefriedigung, um ein Mehr an institutioneller Gegenmacht zum Kapital und ein Mehr an individuellen und kollektiven Freiräumen unverändert richtig ist. Wenn man das nicht macht, schifft man ab. Das haben auch sozusagen beide Parteiströmungen erlebt. Und ich glaube aber drittens, dass wir diese Debatte um eine künftige Produktionsweise führen müssen, damit wir überhaupt einen Anschluss kriegen an die Fragen, die heutzutage diskutiert werden, die aktuell sind, wo Bewegung drin ist, wo viele so linke Traditionsdebatten oft ein bisschen daneben stehen. Das wäre auch ein Impuls, den ich mir wünschen würde. Und ich weiß nicht, ob es auch ein Übersetzungsproblem ist, weil ja sozusagen wir alle, die wir auf dem Podium sitzen, uns nicht notwendig als Teil der internationalen Sozialdemokratie sehen, von der ich auch, also Social Democracy ist wahrscheinlich in den USA irgendwie doch ein bisschen enger und anders, als wie wir das nennen würden, aber das können wir in der Debatte dann gerne nochmal vertiefen. Soweit. Vielen Dank, Christoph. Jetzt haben die Sprecher jeweils 3 bis 7 Minuten Zeit, aufeinander zu reagieren, dann öffnen wir das Podium für Fragen. In der gleichen Reihenfolge. Okay, also es wurden viele Stichworte genannt, die ich für sehr spannend halte. Etwa die Frage, was ist 1990 geschehen? Warum ist das geschehen? Also im Grund Zusammenbruch des angeblichen Sozialismus. Das ist immer die Grundfrage und da denke ich, da hilft uns sehr viel weiter die Analyse von Leo Trotzki über den Stalinismus. Also der erklärt hat schon, er war ja praktisch, wurde 10 Jahre nach der Oktoberrevolution aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen, war Vertreter der linken Opposition, hat in dem Werk Verratene Revolution sehr gut erklärt, was ist die Sowjetunion und was sind die Probleme in diesem Staat, in dem er darauf hinwies. Staatseigentum an Produktionsmitteln, Planwirtschaft kennzeichnet die Sowjetunion, aber insofern keine kapitalistischen Eigentums- und Produktionsverhältnisse, kein Privateigentum an Produktionsmitteln, das man vererben könnte. Aber gleichzeitig ist Staatseigentum und Planwirtschaft nur dann wirklich progressiv weiterzuentwickeln auf Dauer, wenn es Rätedemokratie gibt. Und das ist, sagte er, auch unvereinbar mit der Herrschaft einer privilegierten bürokratischen Kaste. Und das hat sich gezeigt, also man muss ja auch sagen, was die Sowjetunion, die Hauptlasten des Zweiten Weltkriegs getragen hat, was die dann an Entwicklung vollzogen hat, 50er, 60er, 70er Jahre, war schon sehr wirklich markant und sehr stark, also eine hohe Entwicklung der Wissenschaft, eine hohe Entwicklung des Gesundheitswesens, Bildungswesens. In mancher Hinsicht waren die weltweit führend. Aber zunehmend dann eine Verlangsamung der Wachstumsraten und zunehmende wirtschaftliche Stagnation, die aus dem Problem herrühren, dass eben die bürokratischen Herrschaftsformen nicht mehr in der Lage waren, die Planwirtschaft fortschrittlich weiterzuentwickeln. Und Trotzki hat schon in den 30er Jahren gesagt, wenn die Bürokratie nicht mehr weiter weiß, wenn die Planwirtschaft nicht mehr eine Quelle ihrer Privilegien ist, dann wird die Bürokratie neue Eigentumsformen suchen. Sprich, dann werden auch Direktoren von Trusts, von Kombinaten versuchen, zu Privateigentümern dieser Kombinate zu werden. Und genau das ist geschehen Ende der 80er Jahre, in gewisser Weise eingeleitet durch Gorbatschow, dann später Jelzin. Jelzin, der große Marxist-Leninist, der dann im Grunde die Tür weit geöffnet hat für den Einführungskapitalismus in Russland. Was sich da vollzogen hat, die Zerschlagung dann dieser Planwirtschaften, die massenhafte Privatisierung, die Aneignung praktisch der Reichtümer durch die Oligarchie, ist aber nichts Fortschrittliches, ist ein extremer Rückschritt. Das sieht man an der sozialen Entwicklung nur. Beispielsweise ist die Lebenserwartung für Männer in Russland innerhalb weniger Jahre um 10 Jahre gesunken, weil eben kein staatliches Gesundheitswesen mehr vorhanden war, sondern eine Mehrklassenmedizin. Und das natürlich, diese Entwicklung hat, Stichwort Neoliberalismus, hat dann den sogenannten Neoliberalismus, der eigentlich viel älter ist als Margaret Thatcher, hat denen dann wirklich auch so Auftrieb gegeben. Aber was wir inzwischen erleben, wir müssen nicht lamentieren, was wir inzwischen erleben, ist schon längst wieder seit vielen Jahren eine Gegenbewegung gegen diesen Neoliberalismus, und zwar weltweit, nicht nur in Europa oder in den USA, in Form, dass jetzt plötzlich Leute wie Sanders kommen, eigentlich ein sozialdemokratischer Politiker, der spricht von einer Revolution gegen die Milliardärsklasse und von Sozialismus und sowas, dass jemand wie Sanders in den USA, dem Mutterland des Antikommunismus, so millionenfachen Zulauf hat, das zeigt, dass sich schon längst eine Gegenbewegung entwickelt hat. Und die einzige Sozialdemokratie im Moment, die stabil ist in Europa, ist die britische Labour Party mit Corbyn, der eben auch so eine Rolle spielt wie Sanders. Kein Marxist, aber ein radikaler Reformist, der auch wieder die Klassenfragen anspricht. Im Übrigen vielleicht noch ein Satz. Ein Satz. Sollten nicht den alten Zeiten nachtrauern, als die Milieus, die proletarischen Milieus noch in Ordnung waren. Es gab immer Umwälzungen im Kapitalismus, dass Branchen entstanden sind, dass sie sich stark entwickelt haben, dass sie wieder verschwunden sind. Aber wir haben auch eine große Streikwelle hier erlebt etwa und sind auch mittendrin Pflegekräfte, also ganz andere Schichten innerhalb des Proletariats, die sich jetzt organisieren. Und das Normalarbeitsverhältnis war früher auch nicht gegeben. Am Anfang des Kapitalismus war eben auch das prekäre Arbeitsverhältnis weit verbreitet. Das heißt, wir stehen jetzt wieder in einer Phase, schaut euch mal um, weltweit, von verstärkten Klassenkämpfen. Nur halt müssen jetzt neue Schichten wieder neue Erfahrungen machen. Ja, gerne. Es sind ja schon ein Haufen Fragen aufgeworfen, auf die man gar nicht alle im Grunde eingehen kann. Ich würde gerne trotzdem ein ganz paar Bemerkungen in folgende Richtung machen. Zuerst zu dem, was der Genosse Oeffinger erst gesagt hatte, als du auf die Novemberrevolution kamst. In der Tat, das ist sozusagen ein wichtiges Thema für uns, also jetzt auch sowohl im historischen Rückblick wie auch was wir im nächsten Jahr doch zu diskutieren haben. Ich würde noch mal darauf insistieren, dass beim Vergleich von Oktoberrevolution und Novemberrevolution eine entscheidende Frage das ganz unterschiedliche Vergesellschaftungsniveau im Kapitalismus dieser beiden Länder ist und die sich daraus ergebenden Probleme und Fragestellungen. Das Scheitern der Novemberrevolution hing meines Erachtens nicht nur damit zusammen, dass es keine schon organisierte revolutionäre Bewegung in Deutschland gab, in Gestalt also jetzt der erst 1918 gegründeten KPD, sondern die Ursachen liegen meines Erachtens tiefer. Denn das Ende des revolutionären Zyklus damals in Deutschland war 1923. 1923 gab es eine inzwischen ganz gut organisierte kommunistische Bewegung in Deutschland. Aber der deutsche Oktober 1923, der erwartete und von der kommunistischen Internationale sozusagen vorbereitete, fand nicht statt. Und zwar fand er, obwohl Anfang 1923 auch von bürgerlichen Historikern doch konstatiert wird, dass zu dem Zeitpunkt die aktive Linke, die marxistische Linke, unter den politisch aktiven Teilen der Lohnabhängigen zeitweilig die Mehrheit hatte, angesichts eines ungeheuren Elends, was es damals im Zusammenhang mit der Inflation in Deutschland gab. Trotzdem ist dieser deutsche Oktober auch 1923 gescheitert, weil die Linken, die organisierte Arbeiterschaft, die organisierten Lohnabhängigen nicht dafür gewinnen konnten. Unabhängig vom Hamburger Aufstand und sonst was, wo also jetzt auch viel in der Geschichte mystifiziert wird. Und das verweist darauf, dass auf das gramscianische Problem, den Umstand, dass sich mit der Entwicklung des Kapitalismus eine Strukturen entwickelt haben in der Zivilgesellschaft, die ein ganz anderes Herankommen, ein ganz anderes Herangehen an grundlegende gesellschaftliche Veränderungen notwendig machen. Das ist sozusagen nicht mehr das, was in der Oktoberrevolution da möglich war, der Bewegungskrieg, der unmittelbare Kampf um die Macht, sondern diese Strukturen, die sich im Kapitalismus mit dem Bildungssystem, mit den ganzen Parteien, mit allen möglichen gesellschaftlichen Strukturen gebildet haben, die erfordern ein anderes, längerfristiges Herangehen sozusagen, was Gramsci einen Stellungskrieg darum nennt. Deswegen ist, finde ich, die Übergangsfrage, die Christoph Speert genannt hat, in der Tat das Problem, mit dem wir uns heute befassen müssen. Und da will ich nur einen ganz aktuellen Aspekt benennen. Im Zusammenhang mit der uns die Gesellschaft insgesamt bedrängenden Umwelt- und Klimafrage, Energiewende. Wir erleben im Augenblick, dass Siemens eine ganze Reihe von Betrieben dicht macht, in Görlitz, hier in Offenbach, in Berlin und sonst wo, weil die Produkte, die sie da herstellen, große Turbinen für Gas- und Kohlekraftwerke, nicht mehr nachgefragt werden, weil sie riesige Überkapazitäten haben. Wir stehen vor dem Problem der notwendigen Stilllegung von Kohlekraftwerken, wenn das Klimaziel Reduktion um 40% in Deutschland überhaupt erreicht werden soll. Dies setzt aber eine umfassendere, langfristigere Planung, beides, am Siemens-Beispiel zeigt sich das und am Kohlekraftwerken zeigt sich das, eine umfassendere, langfristige Planung voraus dessen, was soll also in der Lausitz passieren. Es gibt alle möglichen Vorschläge dafür, aber es gibt keine gesellschaftliche Planung dafür, die den Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, eine gewisse Sicherheit gibt, dass sie Arbeit haben werden, dass sie nicht abgehängt werden, dass sie nicht in drohende Armut gestürzt werden. Alles Faktoren, du hast erst darauf hingewiesen, die unter den heutigen Bedingungen einer schwachen Linken und einer, man muss es sagen, Sozialdemokratie, die also jetzt da auch kein Adressat ist, eher nach rechts gedrängt haben. Also dieses Problem einer längerfristigen Planung, einer Strukturplanung, einer geplanten Reaktion auf einen selbst von den Unternehmerverbänden vollmundig dargestellten epochalen Problem des Klimawandels verlangt bereits tiefgreifende gesellschaftliche Eingriffe, denn diese Planung muss natürlich gegen die Interessen von Siemens, gegen die Interessen der Kohlekonzerne durchgesetzt werden. Und da ist eben die Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen, wie kommen wir zu einer Machtentfaltung, die solche Prozesse durchsetzen kann. Das wäre meines Erachtens also ein Aspekt, den wir im Zusammenhang mit dieser Übergangsfrage diskutieren müssten. Also man sieht schon ganz viele verschiedene Ansichten oder Wichtigkeiten, die hier in die Diskussion gebracht werden. Ich würde lieber auf ein paar aktuelle Geschichten eingehen. Also vielleicht mal angefangen, erstmal ganz kurz als kleine Antwort auf die Sachen mit diesem Systembruch 1990. Wir hatten zwei Machtblöcke, die haben natürlich die Welt bestimmt, aber sie waren auf jeden Fall jeweils ungerecht organisiert. Und wenn man sich die Sowjetunion betrachtet oder die gesamten sozialistischen Staaten in Osteuropa, da gab es für die Arbeiterinnen und Arbeiter keine Freiheit. Und es muss an so einer Stelle, wie hier auch mal gesagt werden, anarchosyndikalistische und anarchistische Bewegungen, Personen, Menschen wurden dort verfolgt und unterdrückt. Das bedeutet, also für Anarchosyndikalistinnen und Anarchistinnen waren diese Länder niemals ein Vorbild oder irgendwie eine Richtschnur, an der man sich positiv orientieren kann, sondern man kann da sehr gut herausarbeiten und ableiten, was dort falsch gelaufen ist, was an generellen staatlichen Systemen, die sie sozialistisch nennen, falsch gelaufen ist, weil sie nicht zu einem Mehr an Freiheit für Arbeiterinnen und Arbeiter geführt haben, sondern für ein ganz klares Weniger. Und das Wichtige ist das Heute, das Hier und das Jetzt. Und da finde ich, kann man sehr gut sehen, dass gerade im prekären Bereich seit vielen, vielen Jahren die gesamten DGB-Gewerkschaften eigentlich keinen Fuß mehr hereinbekommen oder keinen großartigen Fuß in diesen ganzen prekären Arbeitsbereich, wo Leute zwei oder drei Arbeitsplätze haben, mit denen sie gerade mal so ein bisschen über die Runden kommen, weil die das auch viele Jahre einfach vernachlässigt haben. Dort finden sich dann kleinere Gewerkschaften, sei es die Freie Arbeiterinnen und Arbeiterunion, die Industrial Workers of the World, übrigens auch eine marxistisch inspirierte, selbstorganisierte Gewerkschaftsbewegung, keine anarchistische. Aber dort finden sich dann Kolleginnen und Kollegen zusammen, die vielleicht auch das erste Mal überhaupt mit Politik in Berührung kommen und Fragen stellen, grundsätzliche Fragen, und sich gemeinsam versuchen zu wehren und zu verteidigen. Und ich höre das heute hier auch wieder so ein bisschen raus, also es wird hier von einer Stagnation der marxistischen Linken gesprochen, das würde ich auch so sehen. Auf der anderen Seite kann man aber beobachten, wenn man so ein bisschen international rumblickt, auch gerade in Europa, dass die anarchosyndikalistischen Bewegungen, dass die selbstorganisierten Bewegungen, die Unicovas, die müssen jetzt nicht unbedingt ein Etikett tragen, aber eben die selbstorganisierten Gewerkschaften und Organisationen seit Jahren Zuwachs haben und auch durchaus in der Lage sind, eigene Kämpfe zu führen. In Italien gab es jetzt immer wieder in den letzten Jahren Generalstreiks, zu denen syndikalistische Gewerkschaften aufgerufen haben, zu denen autonome Arbeiterinnenorganisationen aufgerufen haben. Und ich denke, das ist auch der richtige Weg, in dem man weitergehen muss. Und es kann meines Erachtens nicht darum gehen, was Christoph gerade gesagt hat, Regulierungen weiter auszubauen, also noch einen noch stärkeren Staat zu verlangen, der noch mehr reguliert, sondern es muss ganz im Gegenteil in den Köpfen und in der Praxis anderes dagegen gesetzt werden, nämlich Selbstorganisationen, Kollektive, Räte, heutzutage jetzt schon. In den USA gibt es Worker Center als ein Beispiel, wo über Gesundheitsversorgung organisiert und diskutiert wird. Wir müssen heute anfangen, uns selbst zu organisieren und die konkreten praktischen Dinge zu verknüpfen mit Diskussionen, was für eine Gesellschaft, was für eine freien Gesellschaft wir leben möchten. Gut. Ich würde eher lieber nochmal Christoph beipflichten. Ich denke auch, dass wir in Zeiten des internationalen Raubtierkapitalismus und in der Globalisierung mehr Regulierung brauchen und einen starken Staat. Und zwar in der Hinsicht, dass wir dafür arbeiten, dass internationale Möglichkeiten und auch Bündnisse wie Europa dafür genutzt werden, eben den Markt zu regulieren. Ich glaube, wir sehen gerade innerhalb der Linken und der sozialistischen Bewegung, dass es dieses Abdriften gibt, dass es nicht mehr diesen Zusammenhalt gibt. Diese sozialistische Internationale hat nicht mehr diese starke Zielsetzung, wie sie vielleicht früher mal hatte. Ich finde, das sieht man auch zum Beispiel an Corbyn. Ich meine, selbst die Jusos Frankfurt haben eine Kampagne gestartet, um Corbyn auf dem Parteitag einzuladen. Und wir betrachten ihn auch als fast schon Vorbild, was den Reformansatz von Momentum angeht, um das halt eben voranzubringen. Aber trotzdem sehe ich ihn da auch sehr kritisch, gerade seine Haltung zu Europa und wie denn auch der Zusammenhalt von sozialdemokratischen Parteien auf internationaler Ebene aussieht. Ich denke, solange wir es nicht schaffen, international diese Regulierung zu erreichen und dafür uns einzusetzen und andere Wirtschaftsmodelle zu definieren als sozialistische Linke, werden wir vieles nicht schaffen können. Ich denke, was du ja auch gesagt hattest, wie dann auch zum Beispiel wirtschaftliche Genossenschaften zusammenarbeiten können. Es gibt ja auch positive Beispiele, gerade Mondragon in Spanien zeigt doch auch, dass Genossenschaften, dass eine Monopolisierung von bestimmten Unternehmen und eben das in die Hand der Arbeiter zu geben, auch positive Auswirkungen haben kann. Ich denke, wir sollten einfach mehr in einen Dialog treten, dass die linken Kräfte mehr zusammenarbeiten, um neue Ideen für eine neue Gesellschaftsform zu realisieren. Ja. Nochmal zu der angesprochenen Frage, was passiert eigentlich Mitte der 70er und 1990? Mitte der 70er gibt es einen Übergang in einen Entwicklungspfad der verstärkt wissenschaftlich-technischen Produktionsweise und die realsozialistischen Systeme kriegen ihn nicht richtig hin. Bis dahin hatten die eine, jenseits aller moralischen Debatten um Freiheitsrechte und sonst was, wo vieles richtig scheiße war, aber sie hatten eine relativ hohe Leistungsfähigkeit in Sachen nachholender Entwicklung. Deswegen waren sie auch so attraktiv in der dritten Welt. Mitte der 70er kippt das, die Wende im Entwicklungspfad danach kriegen sie nicht mehr hin. Und 1990 endet nicht nur die Sowjetunion und weitgehend die kommunistischen Länder, sondern es gibt auch einen neuen Umbruch hin erstmals zu einer internetbasierten, informationsgestützten, globalen Produktionsweise. Das hatten wir bis dahin. Und da ist dann irgendwie auf der Ebene ganz aus. China ist eine Ausnahme, weil sie auch einen anderen Weg gehen. Und das ist der Hintergrund, den man sehen muss. Und man muss die Ambivalenz sehen. Die ganze Phase des Neoliberalismus ist sowohl die Zuspitzung des Kapitalismus, sie ist aber in manchen Bereichen auch eine Auflösung. Und so stark die Ungleichheit in den einzelnen Staaten zugenommen hat seit den 70ern, hat die Ungleichheit zwischen Staaten abgenommen. Das ist ein empirischer Punkt. Also wir müssen auch sozusagen die widersprüchlichen Tendenzen dieser Zeit, glaube ich, sehen und auch den Doppelcharakter dessen, was da passiert. Die Krise, die wir sehen, und ich meine, für Linke ist ja immer irgendwie Krise, zeigt, dass die Leistungsfähigkeit des Neoliberalismus weitgehend erschöpft ist im Moment. Das ist neu. Also er ist nicht in der Lage zu antworten auf die globalen Herausforderungen, Klimakatastrophe und so weiter. Er schafft es nicht, was für den neuen Übergang geboten wäre, zu investieren in den Übergang zu einer nachfossilen Produktionsweise, in die notwendige Bildung und Qualifizierung der Menschen für diesen neuen Pfad, in die Frage, wie man jetzt Strukturen aufbaut, mit denen man das Ende des CO2-produzierenden Zeitalters überleben kann. Das sind auch Fragen, wo ich finde, dazu müssen auch Linke stoffliche Antworten entwickeln. Also nicht nur Fragen auf der Ebene der Eigentumsverhältnisse, die sind immer richtig, aber es geht auch um Fragen, wie stellen wir uns diesen Umbruch stofflich vor? Wie geht das mit einer Produktionsweise, die low carb ist, die ressourceneffizient ist, die Kreislaufwirtschaft ist? Das ist gar nicht so einfach und dazu muss man irgendwas beitragen können, weil man auch in diesem Umbruch irgendwie führend sein muss. Und ich glaube schon, dass es da auch, also da kann man nicht alles in einen Topf werfen. Ich glaube, dass wir große Möglichkeiten haben, weitere Bereiche von Gesellschaft auch mit mehr Selbstorganisierung hinzukriegen, weil das geht und weil man das entfalten muss. Man kann aber den Übergang zu einer nicht klimakatastrophalen globalen Regulierung nicht irgendwie per Selbstorganisation hinkriegen, sondern da geht es um Fragen, welche Akteure wollen wir haben? Wie stellen wir uns das Verhältnis zwischen internationaler Zivilgesellschaft und Staaten in Zukunft vor? Wen stärken wir da? Brauchen wir größere Einheiten, in denen das räumlich überhaupt beantwortet werden kann? Und genau an diesen Fragen sind linke Antworten völlig uneinheitlich momentan. Und deswegen ist es auch so schwer, in diesen Auseinandersetzungen da einen gewissen Wumms hinzukriegen, weil wenn man sich da nicht drin einig ist, kann man ja diesen Umbruch gar nicht wirklich gestalten. Danke. Wir würden jetzt Fragen aus dem Podium annehmen. Wir machen das immer so, dass man eine Frage stellt und dann hat das Podium Zeit zu antworten. Also wir sammeln keine Fragen. Erstmal. Fragen aus dem Podium. Genau, erstmal aus dem. Du musst ein bisschen vorkommen. Wir haben leider kein Wireless-Mikro. Deswegen. Noch nicht. Genau. Sobald das Mikro da irgendwie. Oder Sie können. Ihr könnt meins nehmen. Dann teile ich mir. Komm hier. Wieso sagst du mir nicht vor, dass ihr keine Steckdose findet? Ja, also ich wollte nur mal anmerken, ich finde, also es gibt in, ich fange mal so an, es gibt in der relativ bekannten Schrift von Derrida, Marxens Gespenster, die Überlegung, da sagt er so, also das Zitat geht, wie kann man eigentlich zum Ende der Geschichte zu spät kommen? Wie kann man das Ende der Geschichte versäumen? Also bei den Diskussionen so auch über den, also den Kapitalismus als das Ende der Geschichte, es ist, glaube ich, lässt sich diese Frage, gibt einem zu bedenken. Wenn wir dann zum Beispiel, also jetzt mal Parallele dazu, haben wir das sogenannte Übergangsprogramm von Leo Trotzki, da benutzt er diesen Terminus technicus von den überreichen Verhältnissen. Und ich finde das relativ interessant, also was machen wir mit dieser Leiche? Kapitalismus, also eine Leiche kann nicht mehr sterben, aber man kann sie auch nicht einfach entsorgen. So viel auch nochmal vielleicht zu diesem, wie mir schien, Dualismus zwischen herrschaftsfrei und sozusagen Herrschaftszonen oder Herrschaftsgesellschaften. Ist dann doch die Frage, würde mich interessieren, was macht man damit oder was braucht es denn sozusagen? Also es war dann die Rede davon, von Mittel der Selbstermächtigung, also da haben wir wieder auch ein Machtpotenzial dabei, sozusagen sich wehren, solidarisch, also man sich solidarisch wehren und solidarisch sozusagen entscheiden, auch bei der Selbstermächtigung, also ich selbst jetzt, das Subjekt oder das Individuum des Neolithikums, wer entscheidet, welches selbst, oder es ist doch wieder in gewisser Art und Weise eine organisierte Form von Gesellschaft, die letzten Endes Herrschaft genauso wieder hervorbringt und produziert. So, also wir können, glaube ich, dieser Leiche nicht einfach so entsorgen. Und da ist halt die Frage, kommst du zum Ende? Ich komme zum Ende, aber die Frage so würde mich tatsächlich interessieren, was man da, was man dem entgegensetzen könnte. Und auch, um zum Ende zu kommen, noch der letzte Vermerk, so, es ist halt ziemlich auch ein Vertrag, diese ganze Geschichte mit dem Staatskapitalismus. Also einerseits so die Aneignungsfrage und dann auf der anderen Seite die Produktionsweise. Da müssen wir, glaube ich, auch, ist auch nicht schwarz-weiß, die Diskussion müsste man auch mal detaillierter führen. Und ein allerletztes zum Fortschritt, ich glaube, dass der Stalinismus, genauso wie die Sozialdemokratie, weil sie einen gesellschaftlichen Fortschritt setzt, immer zu spät zum Ende der Geschichte kommen wird. Also die Frage ist, was machen wir mit dem Kapitalismus, der überreif ist? Hans, ja, kannst du auch. Vielleicht nochmal an dich, Anarchismus, Marxismus. Lenin hat gesagt, Anarchisten und Kommunisten, Marxisten sind sich einig in dem Ziel einer klassenlosen Gesellschaft. Der Unterschied besteht aber in der Frage der Ausnutzung des Staates. Jetzt im Kapitalismus spricht, dass man zum Beispiel auch Parlament nutzt für kommunistische Propaganda und Ausnutzung des Staates in der Übergangsphase zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Das heißt, ich verfolge mit Sympathie jede basisdemokratische Bewegung, jede Betriebsbesetzung, alles, könnte da auch viele Beispiele bringen, was ich auch schon aktiv unterstützt habe, aber immer wieder die entscheidende Frage ist die Machtfrage. Letzten Endes in Spanien haben die anarchistischen Arbeiter wirklich alles gegeben für die Revolution 1936 bis 1939, aber aus den Räten heraus ist keine Gegenmacht in Form eines alternativen Staates entstanden, die koordiniert wurde, und deswegen wurden dann alle praktisch niedergemacht durch den Franco-Staat, und der rechte Flügel der Anarchisten ging ja in eine bürgerliche Regierung. Das heißt, also es gab anarchistische Minister im bürgerlichen Staat. Das heißt, der Anarchismus hat sich dann auch radikal polarisiert. Das sind Dinge, aber die Diskussion, ich würde die gerne auch weiterführen, nur ist heute nicht der Punkt, um das zu vertiefen. Und dann nochmal die Frage mit Übergangsprogramm. Eigentlich von Anfang an stellt sich immer die Frage, der Kapitalismus tritt nicht freiwillig ab. Der Kapitalismus erkennt nicht, ich bin jetzt historisch im Wege, ich löse mich auf, ich übergebe die Betriebe, die Produktionsmittel, die Banken jetzt den Arbeiterräten. Das wird nie so laufen, auch wenn er völlig senil ist und völlig unfähig ist. Er wird mit allen Mitteln auch versuchen, seine Macht zu beanspruchen. Und wenn er dabei über Leichen geht, das ist die Erfahrung des letzten Jahrhunderts in vielen, vielen Ländern. Chile ist nur ein Beispiel, da gab es 50 andere Beispiele, die ähnlich liefen. Unsere Aufgabe ist, dass wir konkrete Forderungen stellen, konkretes Programm, wie du auch gesagt hast, eben Übergangsforderungen, das heißt notwendige Dinge, was im Interesse der abhängigen Beschäftigten notwendig ist, die formulieren und uns nicht davon jetzt blenden lassen oder da zurückhalten lassen, weil das angeblich jetzt im Kapitalismus nicht machbar wäre, sondern notwendige Dinge und das verbinden mit der Frage von Eigentum und von Macht. Und vielleicht noch ein Satz zur Ökologie. Kurzer Satz. Marxismus und Ökologie, also die Ökologie ist dem Marxismus nicht fremd. Da gibt es schon bei Marx und Engels sehr wichtige Ausführungen zur ökologischen Frage und August Bebel, als er noch gute marxistische Literatur produzierte, befasste sich schon mit der Frage von Solarenergie und von elektrifizierten Eisenbahnen. Das sind alles im Grunde die ökologische Frage gehört zum Marxismus. Die ökologische Frage und der Zustand praktisch der Ökologie auf Weltebene wirft die Frage auf, einen Sturz des Kapitalismus und internationale demokratische Planwirtschaft. Absolut. Und ja, ich muss jetzt, weil wir 5 Sprecher haben, muss ich ein bisschen rigoroser und wir noch viele Fragen haben. Martin, kannst du antworten drauf. Ich finde schön mit der Selbstermächtigung, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Da steckt tatsächlich das Wörtchen Macht drin. So. Aber Macht kann eben auch so verteilt sein, dass alle gleichmächtig sind. Und das sollte der Anspruch sein. Aber im Hier und Jetzt bin ich der Auffassung, also Selbstermächtigung beginnt erstmal damit, sich klar zu werden, was für eine Gesellschaft man lebt, welche Mechanismen vorherrschend sind. Wir leben im Kapitalismus, wir werden ausgebeutet. Wir können nicht selbstbestimmen 24 Stunden am Tag, was wir machen. Wir sind fremdbestimmt. Das muss man sich erstmal klar machen und eben dann auch sehen, dass es nicht natürlich so ist. Es ist kein Naturgesetz, es kann geändert werden. Das heißt, man wird Revolutionär oder Revolutionärin, man stellt die Sachen in Frage. Und dann ist der zweite Punkt, man kann es seltenst alleine schaffen. Also ich gehe davon aus, dass man es nicht alleine schaffen kann, sondern man müsste sich organisieren. Man müsste sich zusammenschließen mit Leuten, die das ähnlich sehen, um sich zu wehren und eben eine andere Gesellschaft, die solche Mechanismen nicht mehr beinhaltet, zu erkämpfen. Also ich versuche das immer ein bisschen so hier praktischer darzustellen. Ich denke, ein großer Punkt, weshalb die Linke generell so schwach ist, ist, weil sie einfach nicht mehr verstanden wird von ganz vielen Leuten, weil sie auch eine Sprache spricht, die sehr theoretisch, teilweise sehr akademisch ist, mit denen die Leute erstmal wenig anfangen können. Dann der Punkt mit der Spanischen Revolution, das ist ein ganz wichtiger Punkt und da hast du ganz recht gehabt natürlich, es gab da durchaus auch Anarchistinnen und Anarchisten, die dann in Verlockungen von Macht verfallen sind, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht hatten sie sehr gute Absichten und hatten es im Endeffekt dann auch aufgrund einer antifaschistischen Einheit argumentiert, dass sie sich in einer Regierung zusammenschließen. Aber da kann man das auch wieder runterbrechen auf den einfachen Satz, den hat zum Beispiel ein rumänischer Anarchosyndikalist Stefan Georgiou einmal gesagt, wir Arbeiter haben Führern und Führung grundsätzlich zu misstrauen. Weil Führung und Führer, wenn du Führung und Führung Führer hast, gibst du deine eigene Mächtigkeit ab. Du delegierst die an irgendjemand, der dann einfach das tut, was er für richtig hält und du hast keinen Einfluss mehr drauf, wenn du Pech hast, wenn du nicht wachsam genug bist. Das nur kurz dazu. Will jemand noch eine Frage antworten? Ja, also ich fand also die Derrida-Frage natürlich in gewissem Sinne deswegen wichtig, weil ich also der erstmal ganz dezidiert widersprechen würde. Der Kapitalismus ist absolut keine Leiche. Wir haben es absolut nicht mit dem Problem zu tun, dass jetzt sozusagen ein an sich ja, verschiedener Kapitalismus irgendwie entsorgt werden musste oder so, sondern wir erleben in der heutigen Welt, darauf ist jetzt ja schon mehrfach hingewiesen worden, einen massiven Schub an kapitalistischer Entwicklung, insbesondere der Aufstieg der Schwellenländer ist verbunden mit Entwicklung von Kapitalismus in China, in diesen Ländern und damit ist also die Frage, dass dieser Kapitalismus am Ende sei, glaube ich, schon beantwortet worden. Ebenso würde ich sagen, wenn Christoph erst gesagt hat, die Leistungsfähigkeit des Neoliberalismus ist erschöpft, woran messen wir das? Christoph hat, und wir haben, glaube ich, alle zusammen dieses Klimaproblem als eines der großen globalen Probleme benannt. In der Tat ist der Neoliberalismus nicht in der Lage, zur Lösung dieses Klimaproblems etwas beizutragen. Aber das ist eigentlich nicht die Aufgabe des Neoliberalismus. Der Neoliberalismus ist erstmal eine Orientierung, eine politisch-ökonomische Orientierung, die die entscheidende Funktion hat, die Profite des großen Kapitals zu steigern. Und das, was wir aktuell erleben in den USA, jetzt gerade mit der neuen, mit der von Trump durchgesetzten Steuerreform, Reduzierung der Unternehmensbesteuerung von in den USA gegenwärtig im Schnitt an die 35% auf 22%, da zeigt sich der Neoliberalismus außerordentlich lebensfähig und effektiv, um dieser Funktion, die er hat, nachzukommen. Und das hat ja für uns eine, in der Bundesrepublik gestern große Bedeutung. Gestern hat der Bundesverband der deutschen Industrie sofort erklären lassen, ja, wenn in den USA die Unternehmensbesteuerung runtergefahren wird, dann muss natürlich selbstverständlich in der Bundesrepublik auch, um die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik zu sichern, um die Arbeitsplätze in der Bundesrepublik zu sichern und so weiter und so fort, muss selbstverständlich auch in der Bundesrepublik die Unternehmensbesteuerung heruntergefahren werden. Also da wirkt sozusagen die neoliberale Konkurrenz und das Herunterfahren der Unternehmensbesteuerung in der Bundesrepublik hätte essentielle Auswirkungen für die Lage der Kommunen, hier für Frankfurt, für die Städte, für den Bundeshaushalt und so weiter und so fort, dafür, was gegen den Klimawandel gemacht werden kann. Das heißt, gegen die Frage, die sich heute doch also für die Linke stellt, ist, wie können wir gegen diese Politik des durchaus lebendigen, aktiven Kapitalismus und Neoliberalismus Gegenmacht entwickeln, die wir brauchen, um in der Klimafrage voranzukommen und so weiter und so fort. Das, finde ich, ist also die Schlüsselfrage, über die wir eigentlich diskutieren müssten. Ja, ich wollte auch noch ganz kurz antworten, weil ich ja auch mit erwähnt wurde in der Frage zum Thema gesellschaftlichen Fortschritt. Zuerst wollte ich was zur sogenannten Leiche des Kapitalismus sagen. Also ich betrachte den Kapitalismus nicht wirklich als eine Leiche, ich pflichte dem André dabei. Ich sehe den Kapitalismus mehr wie ein Auto, was mit 120 auf einen Abgrund fährt, und der Abgrund sind eigentlich unsere endlichen Ressourcen und unser Planet. Und die Frage ist weniger, wie schaffen wir die Leiche des Kapitalismus weg, sondern wie können wir dieses Auto aufhalten und endlich wieder einen Stopp schaffen? Wie können wir es eigentlich erreichen, dass wir uns wieder mehr darauf gucken, dass wir ein nachhaltiges Wachstum erreichen? Können wir uns darauf fokussieren, wie wir den Kapitalismus eher bändigen? Und wie können wir ihn dann umwandeln? Das sind eher die Fragen, die ich mir da stelle. Zum Thema gesellschaftlicher Fortschritt und warum die Sozialdemokratie oder die Sozialdemokraten dem immer so ein bisschen hinterherlaufen, dem würde ich sogar zustimmen, weil wenn ich mir angucke, was so Entscheidungen sind wie Ehe für alle oder der Mindestlohn, waren das Themen, die zwar irgendwo auf der Agenda standen, aber nie so stark zielorientiert als gesellschaftlicher Fortschritt betrachtet wurden, dass sie eigentlich viel zu spät umgesetzt wurden. Das sind größere Probleme. Ich glaube, dieses Problem liegt vor allem darin, dass oftmals Visionen fehlen, oftmals Vorstellungen, Utopien, die man irgendwie erreichen will für eine Gesellschaft von morgen, sondern dass man eher danach guckt, wie kann man Stellschrauben am Kapitalismus drehen und wie kann man reformistisch bestimmte Problemlagen ansatzweise angehen, anstatt wirklich ein gewisses Gesellschaftsmodell zu verfolgen. Ich glaube, das ist gerade der Grund, warum wir eher dem Fortschritt hinterherlaufen, anstatt ihn zu gestalten. Und dass wir das vor allem als Sozialdemokraten begreifen und auch mit auf den Weg bringen. Ja. Das Problem ist, wir leben ja in dieser Leiche. Und es ist schon so, dass ein System kann tatsächlich nur sterben, wenn es von einem anderen abgelöst wird. Also alle Leute, die sich auch mit Systemwandel und Revolutionstheorie, das war mal moderner als heute, da ist in den 70ern viel dazu geschrieben worden, beschäftigt haben, haben dieses Phänomen beschrieben. Chalmers Johnson zum Beispiel, kann ich sehr empfehlen, der das empirisch macht. Und es gibt diese Phasen, wo sozusagen die Leistungsfähigkeit des alten Systems durch ist und es dann tatsächlich sehr lange vor sich hin modern kann, weil es von nichts anderem abgelöst wird, was funktioniert. Das ist schon auch die Aufgabe fortschrittlicher Kräfte, sowas zu formulieren. Also wir denken ja heute weniger in den ganz großen 500-Jahres-Umbrüchen, sondern in sowas, was man Entwicklungspfade nennt, also sowas wie Fordismus oder Neoliberalismus, also regulierende und produktive Systeme, die so 30, 40 Jahre halten und dann sich meistens erschöpfen in ihrer Problemlösungsquote. Und es ist schon so, dass es Leute gibt, die beschreiben, Paul Mason zum Beispiel und andere, die sagen, es ist eigentlich merkwürdig, wie lange das dauert. Also es gibt bestimmte Erscheinungsformen, dass zum Beispiel Investitionsraten am Anfang von so einer Phase steigen, dass die Produktivität steigt, dass die Wachstumsraten steigen und das erschöpft sich dann und geht irgendwann runter. Und wir leben jetzt schon relativ lange so im Downslide, weil nichts anderes zustande kommt. Und das hat auch was damit zu tun, dass sich nichts formuliert. Das ist auch deswegen ein Problem, weil man sagen muss, dass der Umstieg, der angesichts des globalen Problemdrucks notwendig ist, wird umso schwieriger und teurer und unangenehmer, je später man ihn vollzieht. Aber so, und auch am Neoliberalismus, weil die Frage war, woran messen wir das? Also klar will jeder seine, die Interessen der ihn tragenden Koalition bedienen. So. Aber das allein reicht niemals, das ist ja auch wieder so ein Gramsci-Thema, um hegemonial und führend zu sein. Du musst auch irgendwelche Probleme lösen. Und das Problem, was der Neoliberalismus gelöst hat, war die Globalisierung der Produktionsweise. Schockartig, ungerecht, brutal, aber dafür hat er die Instrumente der Finanzialisierung und so weiter eingesetzt. Es wäre schön, es hätte jemand anders gemacht, aber es war niemand anders da, der es gemacht hat. Und rückwärts muss man feststellen, das war sein Job. Dieser Job ist erschöpft. So. Jetzt sind andere Dinge gefragt. Wie gesagt, wir brauchen eigentlich jetzt neue Investitionsquoten, um diesen neuen Umbruch hinkriegen zu können. Und das ist ja genau das, was beim Neoliberalismus nicht klappt. Aber solange nichts anderes kommt, was funktioniert und was wir durchsetzen, und sei es auch nur mit einem Zeithorizont, der nicht bis in den Sozialismus reicht, sondern etwas kürzer ist, wird dieses Modern auch noch lange so vor sich hingehen können mit ganz komischen Erscheinungen, wie wir sie jetzt auch schon haben. Bitte? Ja, eigentlich finde ich es nicht so gut, aber schauen wir uns die Fragen mal an. Ja, nee, weil sonst gehen, sonst, also wir machen das besonders so, dass man halt wirklich auf jede Sprache eine Antwort bekommt. Ne? Das ist der Sinn dieser Sachen. Ja, ich fand, Martin Veit hat in seinem Eingangsstatement eine sehr interessante Sache angesprochen, nämlich die Möglichkeit oder das Potenzial gewissermaßen, was immer schon in Geschichte da ist. Und paradoxerweise, wenn man heute irgendwie das Kommunistische Manifest von Marx liest, wird man ja erstmal so ein bisschen erstaunt sein, dass er sehr löblich über den Kapitalismus redet, über die Potenziale, die auftauchen. Und meine Frage gewissermaßen an die vier Sprecher, die also vier anderen Sprecher, wäre, worin seht ihr diese radikalen Potenziale, die der Kapitalismus geschaffen hat? Und an dich, Martin, gerichtet, würdest du sagen, dass gewissermaßen der Sozialismus eher zu verwirklichen wäre, in vormodernen Verhältnissen, wo der Kapitalismus noch nicht gekommen ist? Und wenn ja, worin siehst du auch gewissermaßen die Potenziale, die durchs Kapital geschaffen sind? Und natürlich gleichzeitig die Limitationen. Also inwiefern ist gewissermaßen Sozialismus eine spezifische Reaktion auf das Entstehen von Kapitalismus? Da das ja jetzt eine Frage an alle fünf Sprecher war, lassen wir sie erstmal die Antwortrunde zu. Ich würde vorher mal gerne mit André anfangen. Also nach den radikalen Potenzialen im Kapitalismus oder Potenzialen im Kapitalismus und dann später zu Martin auch direkt. Ja, das kommt auch zu antworten. Also das Kommunistische Manifest feiert ja sozusagen in gewissem Sinne das, die kapitalistische Dynamik deswegen, weil sie erstmal dazu führt, dass sozusagen alle alten, traditionellen, feudalen Verhältnisse, alle reaktionären feudalen Verhältnisse, wie es heißt, also verdampft werden, überwunden werden und sonst wie, weil der Kapitalismus in der Tat die Produktivkräfte vorantreibt, entwickelt, gesellschaftlichen Reichtum entwickelt, aber insbesondere auch die lohnabhängigen Klasse entwickelt, als eine Klasse, die auch qualifiziert wird, die zunehmende Bedürfnisse entwickeln kann und das ist sozusagen die Quintessenz im Manifest, die, wie Marx Engels damals erwarten, die in der Lage sein wird, diese neuen kapitalistischen Abhängigkeitsverhältnisse, Ausbeutungsverhältnisse zu überwinden. Also insofern ist das immer schon eine Sicht auf die antagonistischen Verhältnisse, die im Kapitalismus sich entwickeln, Entwicklung von Reichtum auf der einen Seite und Entwicklung der Fähigkeiten, diesen Reichtum letztlich kollektiv anzueignen in der Überwindung des Kapitalismus, was aber voraussetzt, dass dieses Subjekt, was das kann und was das will, durch den Kapitalismus selbst geschaffen wird. Ich will nur auf einen Punkt hinweisen. Die Entwicklung des Kapitalismus in China, die unter ganz spezifischen, besonderen Verhältnissen erfolgt, unter der Regie einer kommunistischen Partei, mit einem hohen Maß an staatlicher Regulierung, hat die anderen, immerhin die anderen kapitalistischen Länder gelehrt, dass es möglich ist, innerhalb einer relativ kurzen Zeit in hohem Maße Armut zu beseitigen. Das ist einer der großen Fortschritte, die Entwicklung in China mit sich gebracht hat. Bei allen Widersprüchen, mit denen das verbunden ist da. Das ist auch ein Moment also dieser kapitalistischen Dynamik. Aber heute stehen sozusagen diese Aspekte überhaupt nicht mehr im Vordergrund, sondern es steht in der Tat im Vordergrund, dass der Kapitalismus ein parasitäres System geworden ist oder ein parasitäres System ist, das insbesondere die Lebens- und Existenzgrundlagen der Menschen zerstört, dass die ganzen Ökoprobleme, die wir da haben. Insofern wird ein zukünftiger und muss ein zukünftiger Sozialismus immer auch ein Ökosozialismus sein. Das ist ein zentraler neuer Aspekt, der sich aus der Dynamik des Kapitalismus ergeben hat. Ja, vielleicht so viel mehr dazu. Ja, also ich kann da meinem Vorredner auch erstmal nur zu beipflichten. Klar, Marx hatte mit dem Kommunistischen Manifest auch gerade erst eine teleologische Entwicklung hin zum Sozialismus beschrieben. Also von daher ist es ja irgendwo auch nachvollziehbar, dass der Kapitalismus im Nachhinein von Sozialismus abgelöst wird. Nur ist es eine Entwicklung, die wir ja momentan nicht in der Welt beobachten können. Bis jetzt sind vermeintlich sozialistische Staaten ja immer gescheitert und kapitalistische Staaten daraus hervorgegangen. Und die Frage ist, wie können wir in der heutigen modernen Zeit eher einen Sozialismus formulieren und Kapitalismus wieder überwinden und Ideen entwickeln, um diesen Kapitalismus wieder zu überwinden. Das radikale Potenzial des Kapitalismus, ja, ganz klar, also das unendliche Wachstum, dieser Wachstumsgedanke, diese Perversion oder die Fetischisierung des Wachstums, starke Wettbewerbsdrang, der auf allen Ebenen mit fokussiert wird, das ist natürlich das radikale Potenzial, also diese zwei Aspekte, denke ich mal, sind die radikalsten Potenziale des Kapitalismus, dass man gegeneinander auf etwas zusteuert, auf ein Wachstum, was eigentlich nicht realisierbar ist, nämlich auf einem Planeten mit endlosen Ressourcen, immer weiter darum zu kämpfen, wer am Ende der Gewinner um die Welt ist, ist am Ende eigentlich ein Verlust für alle, weil wenn es nur einen Gewinner dann am Ende des Kapitalismus gibt, sind wir alle Verlierer. Ja. Also So, die Globalisierung ist nichts Neues, hat ja schon ein Vorredner gesagt, steht schon im Kommunistischen Manifest drin. Also nur, es wurde eben weitergeführt, diese Tendenz, aber der Kapitalismus hat immer die Tendenz zur Globalisierung. Ich erinnere an eine Schrift von Lenin über Imperialismus, wo er beschreibt, dass praktisch aus dem Zusammenwachsen von Industriekapital, Bankenkapital, Finanzkapital entsteht, das dann expandiert, und letzten Endes hat er in dem Zusammenhang auch den Kolonialismus und den Ersten Weltkrieg erklärt. Also das ist auch eine sehr aktuelle Schrift, die über 100 Jahre alt ist und die ich auch dringend als Lektüre empfehle. Man kann auch nicht sagen, der Neoliberalismus war irgendwann mal, hat er einen Ruck gebracht und war fortschrittlich, das war immer rückschrittlich. Die Verwüstung, die der Neoliberalismus angerichtet hat, da gibt es gute Dokumentarfilme etwa über Argentinien, Chronik einer Plünderung, wie letzten Endes richtig der parasitäre Charakter so absolut zum Ausdruck kam, und auch in vielen anderen Ländern. Aber das hat auch wieder Gegenbewegungen geschaffen, und in den letzten 20 Jahren, Venezuela steht ja auch dafür, dass in Lateinamerika der Widerstand gegen die neoliberale Ausplünderung auch sehr weit gediehen ist. In Venezuela haben wir, es ist jetzt keine Zeit, das zu erklären, aber ich verfolge das auch leidenschaftlich, auch einen revolutionären Prozess, der sehr weit ging, auch mit Elementen von Arbeiterkontrolle in Betrieben und so, aber der jetzt auch vor den Grundfragen steht, wie halte ich es mit der Machtfrage? Wenn ich die... Bitte? Ja klar, auch das, aber wie halte ich es mit der Machtfrage und wie kann das international ausstrahlen? Das sind viele Widersprüche in dem Prozess, aber dieser Prozess hat auch viele Fortschritte gebracht, soziale Fortschritte, Analphabetentum eliminiert und sowas. Wir sollten immer global sehen. Also für viele, viele Länder sind wirklich die Verlierer dieser Entwicklung. Guck mal, die ganze Flüchtlingsbewegung hat auch damit was zu tun, dass in Ländern wie Afghanistan, Syrien und Äthiopien auch mal linke Regimes waren. Ich sage nicht sozialistisch, aber linke, fortschrittliche, zum Teil antikapitalistische Regimes, die wurden dann vom Imperialismus zerschlagen, und das hat wesentlich auch dazu beigetragen, dass Millionen Menschen praktisch aus diesen Ländern geflüchtet sind. Also immer eine Gesamtbilanz, was weltweit geschieht, und nie aus der chinesischen oder nie nur aus der westeuropäischen Perspektive die Welt betrachten. Kapitalismus ist extrem reaktionär insgesamt, und vielleicht noch ein Satz. Der Neoliberalismus hat nicht erst mit Thatcher und so begonnen. Ludwig Erhard war auch ein Vertreter des Neoliberalismus. Nur zu seiner Zeit, was hat er gemacht? VW privatisiert und den Arbeitern gesagt, ihr könnt Volksaktien kaufen. Auch den Arbeitern Sand in die Augen gestreut, aber auch dem Kapital schon Anlagemöglichkeiten geschaffen. Insofern ist die Problematik viel, viel älter. War eine Gegenbewegung, dieser Neoliberalismus nach dem Zweiten Weltkrieg war eine Gegenbewegung gegen die Tendenz auch in bürgerlichen Staaten, dass der Staat notgedrungen in der kapitalistischen Krise eine stärkere Rolle gespielt hat. Aber ist wieder ein Thema für sich. Ja, spannende Frage, gute Frage. Nur ein Satz zu allen. Also ich finde, Kapitalismus ist immer parasitär, und es gibt natürlich Abstufungen, also inwiefern sie den Leuten entgegenkommen müssen, damit die eben nicht revolutionär werden oder Revolutionäre nicht Überhand gewinnen in ihrem Sinne. Deswegen gibt es dann auch Sozialstaaten in mehr oder weniger ausgeformten Formen, muss man sozusagen. Generell bin ich der Überzeugung, wir leben heute so weit fortgeschritten mit so einem technischen Wissen und Know-how, dass kein Mensch mehr hungern muss. Kein Mensch müsste mehr so lange arbeiten, wie er es heute tut. Du kannst jeden Menschen im Endeffekt gut versorgen, wenn er krank ist. Das ist alles möglich. Insofern steht Sozialismus auf der Tagesordnung. Aber Sozialismus steht eigentlich immer auf der Tagesordnung. Und was uns heute gelingen sollte oder müsste, ist zu versuchen, diese ganzen verschiedenen revolutionären und sozialen Bewegungen zusammenzuführen in einem Punkt, um sich gemeinsam gegenseitig besser zu unterstützen, auch international über Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten und zu gucken, dieses große Ziel zu erreichen einer freien Gesellschaft. Das finde ich elementar. Massenbewegungen werden, also wir haben einen riesen Anteil an prekären Arbeiterinnen und Arbeitern in der Logistik, im Pflegebereich. Das sind ganz konkrete Sachen, wo man auch gut andocken kann, weil die Lebensrealität dieser Kolleginnen und Kollegen die ist beschissen, muss man sozusagen, in ganz, ganz vielen Bereichen, und die haben ein Interesse daran, eine andere Gesellschaft zu erreichen und zu erkämpfen. Und der Job von Revolutionärinnen und Revolutionären oder die Aufgabe ist es, eben vielleicht Ideen zu bringen. Wie kann so eine Gesellschaft aussehen? Was können wir aus vergangenen, gescheiterten, wie erfolgreichen Gesellschaftssystemen lernen? Daher auch nur hier kurz der Hinweis, dass alle anarchistischen Gesellschaften militärisch besiegt worden sind. Niemals sind die implodiert oder aufgrund eigener Schwäche zusammengebrochen, sondern sie wurden immer von den Bolschewiken militärisch niedergeschlagen. War das eine ausreichende Antwort? Ja. Bitte. Ja, vielen Dank zunächst. Ich wollte an all diejenigen, die den prozesshaften Charakter des Kampfes um Sozialismus betonen und in den Vordergrund stellen, fragen, wie ihr denn die 68er-Bewegung beurteilen würdet. Und zwar hinsichtlich dessen, dass sie das Kapitalverhältnis erschüttern wollte, um soziale Verhältnisse zu verändern oder verändern zu können. Und vielleicht paradoxerweise hat sie gerade das soziale Verhältnis erschüttert, aber das Kapitalverhältnis nicht in ihrem Sinne revolutionieren können. Stattdessen ist das passiert, was ihr, also was heute Abend unter dem Neoliberalismus diskutiert worden ist. Also meine konkrete Frage wäre, wie wollt ihr euer Projekt davor bewahren, eine erneute 68er-Bewegung zu werden? Oder brauchen wir einfach 2, 3 68er-Momente und dann ist sie da, die befreite Gesellschaft? Immer so diese Frage, wie baue ich eine Organisation und eine Strategie, die einfach alles richtig macht, wo es jetzt richtig gut hinkaut, ja? Wo ich keine neue brauche, die das korrigiert und die jetzt straight durchgeht zur herrschaftsfreien Gesellschaft. Und das gibt es nicht. Mit der Idee, dass gäbe es, fängt die ganze Scheiße an, weil das legitimiert Unterdrückung, Marginalisierung der anderen und so weiter. Man macht sich am besten klar, wir arbeiten alle auf Sicht. Wir leben in einem großen Umbruch, der über uns weit hinausgeht, und wir versuchen da was hinzukriegen, was wir alleine nicht hinkriegen. Und wir haben unterschiedliche Perspektiven, ob man es mit einer Partei macht, wann Gewerkschaften wichtig sind, wann Gewerkschaften einmal auf den Keks gehen, welchen Beitrag Selbstorganisierung leisten kann oder nicht. Und man wird alle Register ziehen müssen, weil der, wie Mao sagt, ja, also der Feind ist sehr stark und die Rote Armee ist ziemlich klein und schwach. So ist es immer. Also das finde ich immer. Und genauso ist es mit 68 auch. 68 war eine notwendige Bewegung und sie war super komplex und hyperdeterminiert. Und du hast da Dinge drin, wo es absolut notwendig war, selbst aus sozusagen kapitalistischer Seite, aber auch einfach aufgrund der Entwicklung der Produktionsverhältnisse, Schluss zu machen mit einer bestimmten autoritären Zurichtung von Gesellschaft, Schluss zu machen mit einer bestimmten Form patriarchaler Kleinfamilie, mit bestimmten Rollenzuweisungen aufzuhören und zur Kenntnis zu nehmen, dass man in einer internationalen Ausbeutungskette lebt, dass man also sich irgendwie ins Verhältnis setzen muss, auch zum Gesamtprozess der Dekolonisierung und der antikolonialen Befreiung. Und daneben sind noch ganz viele andere Schoten gelaufen, daneben sind sozusagen auch noch Geschlechterschoten gelaufen, die zum Teil sehr ambivalent waren, sozusagen auch patriarchale Strategien, die wir heute kritisch betrachten, glaube ich, wenn wir das aufarbeiten, aber das Ding musste sein. Und es war so gut oder schlecht, wie eben die beteiligten Kräfte da drin waren und es gestaltet haben. Und so ist heute auch. Wir suchen es das ja nicht aus. Wenn es losgeht mit dem arabischen Frühling, findet der statt. Dann kann ich nicht sagen, nehme ich diesen Bus oder warte ich auf den richtigen Bus. Der Bus fährt. Ja? Und die Frage ist, wer steigt da ein und wie gestaltet er, wo er hinfährt. Und wie gesagt, das geht immer nur auf Licht, aber ich glaube, so eine Haltung muss man sich auch angewöhnen. Und das ist ja die berühmte Dialektik zwischen Theorie und Praxis, weil sich dann bestimmte Erkenntnisse auch erst beim Gehen entwickeln werden. Also ich glaube, so eine Herangehensweise brauchen wir an die Dinge heute stattfinden. Ja, willst du erst? Gut, ja, ich würde sehr gerne auf diese 68er-Frage antworten. Ja. Also der Neoliberalismus ist keine Folge von der 68er-Bewegung, ganz im Gegenteil. Die 68er-Bewegung ist ein toller Aufschwung gewesen, eine Explosion in den Gesellschaften des entwickelten Kapitalismus, zuerst in den USA im Zusammenhang mit dem Antirassismus, mit der Bewegung der Schwarzen, Malcolm X und anderen. Sie ist in Deutschland in hohem Maße eine Reaktion auf den Postfaschismus in der alten bundesrepublikanischen deutschen Gesellschaft gewesen, eine Reaktion auf die alten Nazis, die in den Gerichten saßen, die in den Ministerien saßen, sozusagen eine, insofern auch eine Generationsbewegung, weil das auch eine Reaktion war auf die Generation der Eltern, die also durch das Nazi-Regime noch geprägt waren. Sie ist eine tolle Bewegung gewesen, die Internationalismus, Solidarität mit der Dritten Welt, mit dem Kampf in Vietnam. Ich habe hier das kleine Protokoll vom Vietnamkongress in Berlin. Ich kann euch sagen, ich bin hier vermutlich der Älteste am Tisch. Ich komme aus Bremen. Wir waren in der Schülerbewegung. Bremen war damals eine besondere Konstellation. In Bremen war ein relativ linkes Pflaster. In der Zeit war in Bremen die Kommunisten waren halblegal. Die hatten Betriebsräte auf der Bremer Hütte. Es gab in Bremen eine Kneipe, die Lila Eule. Vielleicht kennt ihr Bremer das noch. Ich bin damals mit Olaf Diné und Söttje, zwei linken Sozialdemokraten, zusammen sind wir in einem VW als Schüler, die haben uns mitgenommen, nach Berlin, DDR gefahren, über die Interzonenautobahn. Ich erinnere noch gut, wir haben da irgendwo auf der Interzonenautobahn gehalten und gepennt. Und dann wurden wir also da von den Volkspolizisten wach gemacht, und die fanden das aber ziemlich gut, dass wir zu dem Vietnamkongress fuhren. Das war sozusagen ein Aufschwung, wie ihn eine Generation wahrscheinlich nur einmal erleben kann, mit einer außerordentlichen Ausstrahlung auch auf die kulturelle Entwicklung in allen entwickelten kapitalistischen Ländern, auf die Frauenbewegung und sonst was. In der Tat sind viele Momente, die mit der 68er-Bewegung hochkamen, der Selbstermächtigung, der individuellen Befreiung und so weiter, vom großen Magen des Kapitalismus aufgenommen worden, von seinen kulturellen Apparaten und so weiter und so fort. Aber das ändert nichts daran, dass das eine ganz wichtige, große, progressive Bewegung ist, eine, wie ich sie mir für die Bundesrepublik oder die anderen kapitalistischen Länder heute unbedingt wünschen würde und allen von euch wünsche, eine solche Bewegung zu erleben und mitgestalten zu können. Ich komme. Erst er, dann du. Ja, eine neue 68er-Bewegung. Es wurde ja schon viel gesagt, dass die 68er-Bewegung ein ganz besonderer Fall war, gerade als Reaktion auf den Postfaschismus, als Friedensbewegung, als neues Aufkommen eines ökologischen Denkens. Das waren alles Hervorbringungen und ein progressiver Fortschritt in dieser Hinsicht, die Bewegung vorangebracht hat. Und natürlich wünsche ich mir auch einen mehr revolutionären Gedanken, wo man endlich mal mehr darüber diskutiert und sich vorstellen kann, was will man denn überhaupt bewegen. Und dass auch mehr junge Leute auch gerade da sich mitbeteiligen. Ich habe dort auch gerade sehr neidisch praktisch auf die Jugendbewegung Noir des Bois in Frankreich geguckt, die sich ja auch zusammengetroffen hat, die anti-autoritäre Treffen gehabt hat, die miteinander diskutieren konnten, die mehr Demokratie gelebt haben, und das auf Reaktion von den Arbeitsreformen von Hollande. Solche eine Reaktion auf diese öde und langweilige Merkel-Politik, die wir jetzt seit über einem Jahrzehnt mittragen, ist also irgendwo das Aufwachen wünsche ich mir schon, keine Frage. Und natürlich, klar, wenn wir jetzt so eine Bewegung hätten, wie entwickelt sie sich? Und woran hat sich die 68er-Bewegung verlaufen? Da würde ich eher sagen, das hatte ich ja schon am Anfang angebrochen, man hat viele sozialpolitische Themen, die man dort mit aufbringt, die man versucht dort zu realisieren, aber solange man nicht wirklich einen wirtschaftspolitischen Umsturz des jetzigen Systems irgendwo fordert, eine wirkliche Entwicklung, die unser Zusammenleben, die ein neues Deutschland, ein neues Europa, eine neue Welt irgendwo mitdenkt, werden wir uns diese sozialpolitischen Themen zwar irgendwo entwickeln und es wird einen progressiven Fortschritt in der Gesellschaft geben, aber wir würden das einfach in dem kapitalistischen System mittragen. Also ökologische Bewegung hört beim Alnatura auf und die Friedensbewegung bei einer Petition zu unterschreiben. Also irgendwo wurde es adaptiert, aber es wurde niemals, dieses Aufbegehren wurde nicht aufgegriffen, um wirklich dann systematisch was in, also im System was zu verändern. Und das müssen wir schaffen. Wir müssen systemkritisch denken und die Bewegung dahin leiten. 1968, da denke ich vor allem an Frankreich. Mai 68 war ein revolutionärer Generalstreik, bei dem 10 Millionen ihre Betriebe besetzt haben. Da war auch sowas wie Revolution zum Greifen nahe. Und leider hat die kommunistische Partei, die damals die Massenpartei war, hat gesagt, Leute, jetzt müssen wir Parlamentswahlen machen, Neuwahlen. Und dann ist das ganze Ding wieder abgeflaut. Extrem lehrreich, das zu sehen, wie spontan sowas entstehen kann. Auch Studierende haben da ihre Rolle gespielt. Da ging es dann um sowas wie Geschlechtertrennungen, Studentenwohnheimen und sowas, was auch so Empörung ausgelöst hat. Viele andere Fragen. Aber Frankreich ging am weitesten. Und Bundesrepublik Deutschland 1968, wenn ich mich damit befasse, erstens denke ich, damals war die Kluft zwischen Studierenden und arbeitenden Menschen größer als heute. Damals haben auch viele Arbeiter so ein bisschen Misstrauen gehabt, hier sind protestierende Studenten, in 10 Jahren sind die meine Chefs und beuten mich aus. Was ist daraus geworden? Die Bewegung hat sich ja dann auch gespalten und ein Teil hat gesagt, Marsch durch die Institutionen. Und da findet man viele dieser 68er dann wieder über die Jusos in der SPD, ich war auch mal in der SPD lange und so. Viele und über die Maoisten dann bei den Grünen in den 80ern und dann alle wieder in der Bundesregierung unter Gerhard Schröder und so. Und dann haben sie natürlich völlig andere Klassenpolitik vertreten, als in ihren jungen Jahren Vorgaben. Das muss man alles untersuchen, aber insgesamt war 68 ein Impuls und ein Bruch mit dieser ganz, vor allem in der Bundesrepublik, mit dieser konservativ-reaktionären Erstarrung der Adenauerzeit und hat dann auch eine Lehrlingsbewegung ausgelöst und eine starke, auch spontane Streikwelle in Großbetrieben 69, 70, 71. Insofern war das schon fortschrittlich. Da möchte ich noch kurz. Ja, kann ich kurz eine Bemerkung machen? Kurz bemerken müssen. Ja, ich glaube, dieser Zusammenhang war also eher umgedreht. Diese spontane, die Septemberstreiks, die wir 1968 in der Bundesrepublik erlebt haben, eine erste, nach langer Zeit, eine erste große, spontane Streikbewegung, war sozusagen ein Moment, was diese Studentenbewegung und den Aufbruch der jungen Intelligenz damals in der Bundesrepublik mit befördert hat und was sozusagen ein neuer Anziehungspunkt war. Der Italiener Feltrinelli, ihr kennt den Namen vielleicht, der Verleger, hat damals auf dem Vietnamkongress in Berlin das Grußwort gehalten. Und ich zitiere daraus: Im Namen der ausländischen Teilnehmer an diesem Kongress erkläre ich in aller Deutlichkeit, dass es in diesem Fall keineswegs der Berliner Senat ist, dass es hier keineswegs die Springerpresse ist, die in uns die Hoffnung auf eine demokratische Entwicklung in Westdeutschland erweckt, sondern es sind die Studenten im Allgemeinen, die sogenannten Rebellen, die Kumpel an der Ruhr und die Chemiearbeiter in Hessen, die dem ersten Aufkommen eines neuen Klassenbewusstseins Ausdruck geben. Das war eine Konstellation, wo sozusagen ein neuer Aufschwung in der Bewegung der Lohnabhängigen in der Bundesrepublik und ein Aufschwung in der Studentenbewegung zusammenkam und ein punktuelles, relativ enges Zusammengehen war. Ihr könnt, wenn ihr im Internet guckt unter Vietnamkongress, könnt ihr ein paar YouTube-Videos noch sehen, unter anderem auch, wie Feltrinelli dort spricht, und also das ist eine tolle Konstellation gewesen. Entschuldige, wenn ich da nochmal. Ich würde ganz kurz noch was dazu sagen. Also vieles, was hier gerade gesagt wurde, sehe ich ganz genauso, was die Analysen betrifft und auch welche Wichtigkeit die 68er-Bewegung hatte. Die war sehr, sehr wichtig. Ich wünsche mir das für Osteuropa in ganz vielen Bereichen, wenn es gegen die Kirche geht, wenn es um sexuelle Selbstbestimmung geht, alles solche Sachen, ganz elementar und ganz wichtig. Aber was hier, was ich auch wichtig finde dazu zu sagen, ist zum Beispiel, dass die ganzen wichtigen Bereiche Patriarchat, Geschlechter, generell Individualität, Selbstbestimmung, Rock'n'Roll, in den Vordergrund gekommen sind und die ganze Klassenfrage, Kapitalismus, wurde so ein bisschen an die Seite gedrückt. Und damit hat er vielleicht wurde der Massencharakter wieder weggenommen, so, weil dann alle sich auf bestimmte einzelne Bereiche konzentriert haben und das große Ganze nicht mehr gesehen wurde. Gleichzeitig hatten wir die Situation, dass dann die Leute aus den maoistischen Gruppen in die Betriebe gegangen sind, aber mit einer Phrasiologie, die wirklich aus den 20er Jahren stammte oder aus den 1910er Jahren zum Teil, mit denen die Arbeiterinnen und Arbeiter wenig anfangen konnten. Die Arbeiterinnen und Arbeiter wollten mehr Freiheit. Aber was da in die Betriebe dann reingebracht worden ist, es war kein Mehr an Freiheit, es waren autoritäre sozialistische Vorstellungen. So, der Arbeiter ist im Blaumann und marschiert glücklich zur Musik der Blaskapelle vorneweg. So, das hat im Endeffekt dann auch wieder die Arbeiter in eine Distanzierung gebracht von einer revolutionären Bewegung, weil was da als revolutionär rüberkam, war nicht freiheitlich, war nicht befreiend, sondern es war im Endeffekt wieder einengend. Das nur als Anmerkung. Wie viele Fragen haben wir denn jetzt noch? Die Hände hoch. Gut, dann machen wir noch die zwei. Vielleicht noch eine dritte Frage. Kommt drauf an, wie schnell die Sprecher durchkommen. Dann bitte. Wir sind jetzt kurz 10 vor 9, 20 vor 9, 15 vor 9 sind wir, deswegen ein bisschen kürzer dann die Antworten. Aber los. Danke. Meine Frage geht so ein bisschen dahin, inwiefern wir, also auf dem, die Überschrift von der Diskussion ist, was ist Sozialismus? Und wir haben jetzt viel irgendwie über Probleme der Sozialdemokratie geredet und wie schlimm das alles mit Neoliberalismus ist. Und meine Frage geht so ein bisschen dahin, wie denn jetzt das Eigentum an Produktionsmitteln organisiert sein sollte im Sozialismus, wer das machen soll, also wie das durchgesetzt werden sollte und wieso diese ganzen sozialdemokratischen Fragestellungen, die Krise der Sozialdemokratie, über die wir jetzt eigentlich viel geredet haben, so wie ich das zumindest wahrgenommen habe, dafür überhaupt interessant sein sollte. Wer will anfangen? Will niemand antworten? Ich kann mal anfangen. Aus dem Stegreif heraus. Was ist denn unsere genaue Vorstellung davon? Also, wohin soll Sozialismus führen? Ich meine, wir hatten ja schon wirklich gesagt, wir haben nicht wirklich diese eine Vorstellung davon, wie es jetzt wirklich wirtschaftlich weitergeht. Was ist denn jetzt die Umstellung davon? Wie soll der Sozialismus als adaptiertes System dann auch funktionieren? Ich meine, man hat verschiedenste Ideen, Grundeinkommen, Unternehmen, Genossenschaften umwandeln, Planwirtschaft in verschiedensten Bereichen, Verstaatlichung. Aber letzten Endes gibt es niemals wirklich diesen Ansatz, wo sich die Linke einig ist und genau sagt, so sieht der Sozialismus aus und so wollen wir ihn direkt gestalten. Also es ist für mich diese Vorstellung. Ja, alles gut. Sag ruhig nochmal, was solltest du? Ich möchte wissen, was deine Vorstellung ist. Wie soll das Produktionsverhältnis organisiert? Ach so, okay. Wer sollte die kontrollieren? Wie okay. Wieso sollte unser aktuelles Verständnis von Sozialdemokratie und Energie interessant sein? Okay, ja gut, das ist gut. Also wie soll ich am besten anfangen? Ich würde erstmal davon anfangen, dass wir darüber diskutieren, wie denn dieses Wirtschaftskonzept aussieht. Und ich würde eher davon ausgehen, dass wir mit einem keynesianischen System anfangen. Ich habe es ja schon erwähnt, in Portugal gibt es ja schon Ansätze dafür. Und dass wir daraus dann eher eine Form von Grundeinkommen mit implementieren, aus dem man dann ein Wirtschaftssystem heraus kreieren kann, was dann auch wirklich eine soziale Gerechtigkeit ist. Ich meine, die Form, wir haben ja schon beschrieben, Sozialismus ist eine Form der Befreiung des Menschen. Wir wollen eine Entwicklung haben, einen Entwicklungsprozess, der am Ende Produktionsmittel für alle in die Hand nimmt und dass wir uns gemeinsam um unsere Dinge kümmern. Und diesen Befreiungsschlag zu schaffen, schafft man erstens durch eine andere Bildungspolitik, durch einen anderen Ansatz von Bildung und durch eine Demokratisierung der Unternehmen, indem man halt eben auch den Wirtschaftsbereich demokratisiert, meiner Ansicht nach. Allerdings, wie schon gesagt, wenn ich jetzt die einzige Vision von Sozialismus hätte, ich bin selber da noch sehr unentschlossen, wie denn wirklich die Entwicklung weitergeht. Von daher ist es gerade meine Einschätzung von dem jetzigen System. Ja. 86? Ja, mache ich gerne. Ich finde es die richtigen Fragen, die elementaren Fragen, die im Endeffekt ja zukunftsweisend sein sollten oder könnten. Und ich kann nur vorschlagen, Kapitalismus abschaffen, Staat abschaffen, Selbstverwaltung der Betriebe, Produktion nach Bedürfnis, was gebraucht wird, nicht nach Profit, ganz wichtig, Arbeitszeiten verkürzen, die technischen Möglichkeiten, das hatte ich vor kurzem auch noch gerade erwähnt gehabt, die sind meiner Meinung nach definitiv gegeben. Kein Mensch muss hungern, kein Mensch muss in Armut und Not leben. Es kann alles vorbei sein, wenn das revolutionäre Bewusstsein dafür da ist. Voraussetzung dafür ist ein wachsendes Klassenbewusstsein und der Transformator, das Mittel, ist meiner Meinung nach die Selbstermächtigung in antiautoritären, selbstorganisierten, revolutionären, anarcho-syndikalistischen Gewerkschaften. Das wäre das Optimale, weil das löst auch die Frage von Übergang im Hier und im Jetzt ganz praktisch in die zukünftige freie Gesellschaft. Wir lernen hier unsere Fähigkeiten, wir lernen hier, was gemacht werden muss, wie Produktion funktioniert, wie es verteilt wird, wie Gesellschaften untereinander sich organisieren können und können das dann im revolutionären Moment mit hinübernehmen. Ich hatte ja schon einleitend gesagt, einmal Rätedemokratie als politische Herrschaftsform und dann eben Enteignung des Kapitals, das als Voraussetzung für einen Übergang, ist noch längst nicht Sozialismus. Arbeitszeitverkürzung ist heute möglich, dass also wir könnten heute im Grunde bei einer rationalen Planung unserer Bedürfnisse könnten vier Stunden Tag einführen, relativ schnell. Dadurch, und das ist ein entscheidender Punkt, wäre es möglich, die Trennung zwischen Hand- und Kopfarbeit aufzuheben, die ja auch die gesellschaftliche Spaltung ausmacht. Also Lenin hat mal gesagt, jede Köchin soll in der Lage sein, Ministerpräsidentin zu werden. Das heißt auch ein rollierendes System, dass nicht einer irgendeine Tätigkeit, Schmalspurausbildung hat, ein Leben lang bestimmte Tätigkeit ausführt, sondern Weiterbildung, lebenslanges Lernen, aber im konkreten sozialistischen Sinn. Kontrolle, also die arbeitenden Menschen, ihnen helfen, die sind ja nicht blöd und die wissen sehr viel und machen, sind auch durch ihr Leben geprägt, ihnen helfen, Selbstbewusstsein zu erlangen, dass sie den Betrieb selbst führen können, dass sie Gesellschaft selbst führen können. Und alle Ansätze, die es gibt, entwickeln, zusammenbringen, bündeln, erweitern. Es gibt so viele Fälle von Betriebsbesetzungen in Lateinamerika, was ich kurz erwähnte, die da irgendwie so ein Keim dafür wären. Ja, aber also man muss sich schon auch ein bisschen die Aufgabe anschauen, um die es geht. Also wir sterben bekanntlich aus und wenn wir es richtig machen, dauert es 500 Millionen Jahre und wenn wir es falsch machen, sind wir in 100 Jahren durch. Das ist das, worum es momentan geht. Und das ist nicht banal. Also um Klimakatastrophe zu vermeiden, muss man kurzfristig unseren CO2-Ausstoß um 40% runterkriegen und mittelfristig um 80-90%. Plus ein paar andere Dinge, dass auch ohne eine erweiterte Flächenausdehnung und Indienstnahme, weil sonst die Biodiversität kippt. Und gleichzeitig möchte man gerne, dass das momentane Wohlstandsniveau weltweit nicht absackt, weil es sonst niemand mitmachen wird. Das ist keine ganz unkomplexe Aufgabe, die, ich sage es nochmal, nicht alleine über Selbstorganisierung zustande kommt. Das führt zweifellos darauf, dass es auch den Übergang zu einem stärkeren Anteil von Sozialismus notwendig macht, weil man sich bestimmte Dinge nicht mehr leisten kann. Also die Form über die Profitmotivation sehr viel gleichzeitig zu produzieren, auch sehr viel Schrott zu produzieren, sehr viel Trial and Error zu machen und Probleme, die daraus entstehen, nachher zu lösen, kann man sich dann nicht leisten. So. Deswegen müssen quasi Folgen früher inkorporiert werden und deswegen muss es im Großen und Ganzen, auf den, glaube ich, Bereich, den wir übersehen, eine grobe Dreiteilung geben in Dinge, die, für die es tatsächlich staatliche Rahmen und Entwicklungspläne gibt. Das ist auch gar nicht so revolutionär. So etwas gab es in England, gab es unter Labour in den späten 60er Jahren schon mal eine nationale Produktionsplanung. Das ist gar nicht so, also es ist nur heute so völlig undenkbar. Die sich tatsächlich das Erreichen bestimmter Ziele abprüfbar zum Ziel macht und daraus Vorgaben für Betriebe entwickelt. Das muss man machen. In einem stärkeren sozialistischen Sinne käme für mich bei diesen Zielen nicht nur die Umstellung der Produktion auf ein nachfossiles Zeitalter vor, sondern natürlich auch die Organisierung von Ausbildungsqualifizierungsprozessen, sodass sich generationenübergreifende Klassen, die sich heute massiv wieder reproduzieren, tendenziell abgebaut werden. Da gibt es einen Bereich, den muss der Staat machen. Es gibt Bereiche, in denen muss man Markt zulassen, weil die Erfahrungen bisher sind, dass staatliche Organisation und Produktion allein ein sehr schwerfälliges Instrument ist. So. Das schadet auch in bestimmten Bereichen nichts, so. Wenn es nicht die dominante Seite ist. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen man viel dafür tun kann, dass die unmittelbare gesellschaftliche Selbstorganisation zunimmt. So. Das muss sich in kurzfristigen Forderungen niederschlagen, wie dem, dass wir, wenn wir um Großbetriebe heute denken, nicht nur in Fragen spontan Mitbestimmung, Parität, Arbeitnehmer-Arbeitgeberseite denken, sondern auch, wie inkorporieren wir zum Beispiel NGOs, damit die frühzeitig sagen, was so ein Betrieb produzieren kann und was nicht. Also da müssen wir auch gesellschaftliche Kontrolle neu denken, aber wir werden es nicht auflösen können, vollständig zu einer Seite, weil die Erfahrungen, das Gewicht allein auf den Staat zu schieben oder allein auf die Selbstorganisierung, definitiv schlecht sind, und die Erfahrungen, mit denen es den Markt allein zu machen, sind ja bekannt, kann man sich ganz schlecht leisten. Ja, machen wir weiter. Ja, auf deine Frage zu antworten ist im Grunde ziemlich schwierig, weil diese Frage unter heutigen Bedingungen ziemlich abstrakt ist. Das hängt vielleicht mit der, wie hattest du das erst genannt, die mit der postpolitischen Linken zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr alle Platypus-Genossen seid oder so, aber meine Frage wäre so oder so, was macht ihr also eigentlich politisch? Oder versteht ihr euch nur als einen, sagen wir mal, Theorie-Diskussionszirkel oder so? Wäre die Frage. Auf die Frage, wie soll dieser Sozialismus aussehen? Gibt es und gab es in der Vergangenheit viele kluge Antworten. Ich empfehle zur Lektüre das kleine Büchlein von Georg Fülbert über Sozialismus. Da sind sozusagen alle diese Momente im Papirossa Verlag erschienen, all diese Momente zusammengetragen, gruppiert, um die klassische Formulierung in dem von euch erst zitierten Kommunistischen Manifest, eine Assoziation, worin die freie Entwicklung des Individuums die Voraussetzung für die freie Entwicklung aller ist. Aber das ist eine sehr emphatische und sehr abstrakte Formulierung erstmal, die man sozusagen geschichtlich runterdeklinieren muss. Unter Linken und ich glaube unter allen, die hier am Tisch sitzen, ist es, glaube ich, unstrittig, dass in langer Perspektive gedacht die Beseitigung des Privateigentums an den entscheidenden Produktionsmitteln, das heißt der Ausbeutung der lebendigen Arbeitskraft durch das Kapital, eine entscheidende Voraussetzung ist, um eine solche Gesellschaft schaffen zu können. Aber Marx und Engels waren so klug, nicht am Schreibtisch irgendwelche Sozialismuskonzeptionen sich auszudenken, sondern sie sahen ihre, und ich denke, das ist eben auch eine methodische Aufgabe von uns, und zwar von uns allen, auch von euch, ihre Aufgabe darin, nach den Ansatzpunkten, nach den Triebkräften, nach den Widersprüchen, die in diese Richtung treiben, in der sich entwickelnden kapitalistischen Gesellschaft zu suchen. Und das müssen wir heute auch machen. Mit vielen, was Christoph eben genannt hat, an Aspekten, wie man an eine solche Zukunftsgesellschaft herankommen kann, bin ich völlig einverstanden. Das muss von der sozialistischen Bewegung selbst aus oder von der Gesellschaft selbst, von denen, die ein Interesse daran haben, selbst ausprobiert werden, vorangetrieben werden. Und das wird in Zukunft mit aller Garantie anders ablaufen als die Oktoberrevolution, anders ablaufen als der gescheiterte Versuch einer Revolution in Deutschland 1918, sondern unter den Bedingungen des heutigen entwickelten oder zukünftigen entwickelten Kapitalismus. Und es werden neben der Ausbeutung, neben den Fragen, wir haben über all das ja nicht sprechen können, der Verelendung und sonst was, eben auch die großen Fragen, die uns heute bedrängen, zum Beispiel Klimafrage, also der Antagonismus zwischen Selbstreproduktion der Biosphäre und dem kapitalistischen Aneignungsverhältnis werden dazugehören, in diese Richtung zu treiben. Aber das muss die Gesellschaft, das müssen die, die letztlich daran interessiert sind oder sein müssen und denen wir helfen müssen, diesen Weg zu finden, müssen die selber ausprobieren. Deswegen warne ich immer vor abstrakten Fragen und halte es für unheimlich notwendig, dass wir uns alle, wie wir hier sitzen, ihr und wir, uns mit dieser Analyse des heutigen Kapitalismus, mit der Analyse seiner Widersprüche und der Triebkräfte, die in eine solche Richtung drängen können, befassen. Wenn ich noch einen Satz sagen darf, ich lese Empfehlungen ich will mich sonst nicht dazu äußern, für das Problem Oktoberrevolution 1917 bis heute. Hobsbawm und das neue Buch von Frank Deppe über 1917, 2017, das bei VSA erschienen ist, was sozusagen diese Probleme aufnimmt. Und ich erlaube mir, Reklame für unsere Zeitschrift zu machen. Wir versuchen, diese Fragestellungen in der Zeitschrift aufzunehmen. Wir haben zum Beispiel zu dieser ganzen Debatte um Postkapitalismus eine lange Serie in der Zeitschrift, die sich mit den verschiedenen Ansätzen, die dort entwickelt sind, bis hin zu dem Transformationskonzept, was aus der Küche der Luxemburg-Stiftung kommt, da also jetzt auseinandergesetzt, kritisch auseinandergesetzt. Aber das ist ein Diskussionsprozess, der vorangetrieben werden muss. Genau, es gibt Gelegenheit, nach dieser Podiumsdiskussion mit uns über postpolitische Linke und was wir eigentlich genau machen, in der Pizzeria zu diskutieren oder bei einer unserer offenen Diskussionstreffen, wo ich dich herzlich einlade, André. Wir hatten im Club schon mal ein bisschen debattiert damit. Genau. Genossen von euch. Ja, genau. Da ist die Möglichkeit dazu. Jetzt würde ich die letzte Frage für heute. Genau. Max, bitte. Also meine Frage ist eine kurze, die schließt sich an meinen Vorgänger an. Und zwar, mir geht es darum, wo ist denn der Sozialismus des 21. Jahrhunderts jetzt neu? Also meine Frage ist, worin unterscheidet sich der Sozialismus des 21. Jahrhunderts am entschiedensten vom Sozialismus des 20. Jahrhunderts? Also wo wird der größte Bruch vollzogen? Da bitte ich einfach alle hier sitzenden Diskussionsteilnehmer eine kurze Antwort mir zu geben. Danke. Kann ich kurz anfangen? Ich denke, der größte Unterschied ist der, dass im letzten Jahrhundert die staatskapitalistischen, sogenannten sozialistischen Systeme noch sich eben so dargestellt haben als solche Systeme, die sind gescheitert und die sind für große Teile der Bevölkerung keine Alternative mehr, weil Menschen doch aus Geschichte lernen können. Deswegen sind neue Sozialismen, die vielleicht auch alte Sozialismen sind, wenn man es im anarchistischen Sinne betrachtet, als klassischen Sozialismus, die aktuellen Dinge, die stehen an, meiner Meinung nach, wenn man sich Entwicklung weltweit anzieht, auch in Lateinamerika, da gibt es nicht nur Chavez und die Chavistas, da gibt es Unmengen an verschiedensten selbstorganisierten libertären, antiautoritären Strömungen. Es gibt wachsende anarchistische Föderationen global. In Frankreich, wenn man über die Grenze blickt, gibt es diese starke marxistische Linke nicht in diesem Alleinstellungsmerkmal wie vielleicht in Deutschland, wo der Anarchismus wenig Einfluss hat, auch wenn er hier wächst. In Frankreich ist die anarchistische Bewegung eine große Bewegung, die verschiedenste Ausformungen hat. Ich denke, eine syndikalistische und anarchistische Bewegung, das ist die Zukunft des Sozialismus, weil sie hat die Ziele, die verwirklicht werden können und die vor allem nicht durch Blut und durch Terror und durch Ausbeutung beschmutzt sind. Wir können aus der Erfahrung mit dem Stalinismus sehr viel lernen, das habe ich ja auch schon früher angesprochen hier. Aber was wir vor allem lernen können, ist, dass man sich auf revolutionäre Bewegungen vorbereiten muss, praktisch auch vorbereiten und nicht erst, wenn die revolutionäre Bewegung im Gang ist, sich dann über Programm, über Organisation so in den Kopf zerbricht. Da hängen wir hinterher, da kommt die Konterrevolution meistens auf den Plan. Es ist auch richtig, also viele, die Klassengegensätze, die Klassenfragen kommen mit aller Wucht überall durch. aber auch, es gibt auch Bewegungen, die durch andere Aspekte angeleiert werden, und da müssen wir immer genau gucken, nicht die Bewegungen ummodeln, wie wir es gerne hätten, so wird es nicht laufen, sondern was ist an solchen Bewegungen fortschrittlich? In den letzten Tagen in Honduras eine Protestbewegung gegen Wahlfälschung. Erstaunliche, also Massenproteste, wo wirklich Hunderttausende in einem kleinen Land auf die Straße gehen und sich das nicht mehr bieten lassen von dem Regime. Die Bewegung in Katalonien ist auch sehr, sehr spannend, und ich warne davor, das einfach nur so als engstirnigen Nationalismus zu sehen. Das hat auch fortschrittliche Elemente, auch im Rahmen zur Auflehnung gegen den spanischen Zentralstaat, gegen die Monarchie, gegen ein Regime, gegen einen Staat, der im Grunde noch ein Nachfolgestaat ist des Franco-Regimes, also im Grunde noch intakt geblieben ist seit dem faschistischen Franco-Regime. Also da gibt es auch Ansätze von Räten am linken Flügel der Nationalisten. Ich meine nicht Puigdemont und so, aber da gibt es auch Kräfte, die vom Anarchismus sogar in der CUP in Katalonien sind, vom Anarchismus inspiriert sind. Jedenfalls überall gibt es Bewegungen, gibt es ein Aufbegehren. Wir wissen nicht, was in 3 Monaten sein wird. Also überall sind Bewegungen, und es ist für uns wichtig, in den Bewegungen auch immer sehen, was ist fortschrittlich, alles Fortschrittliche vorantreiben. Aber die Klassenfrage ist noch in aller Wucht da, wie im 20. Jahrhundert. Und es wird auch in den USA, auch in den Hochburgen des Kapitalismus, große Protestbewegungen geben und neue Organisationen von neuen Schichten des Proletariats. Also der größte Unterschied eines Sozialismus des 21. Jahrhunderts zu seinen Vorläufern wird sein, dass er die Entfaltung des Individuums konsequent in den Mittelpunkt stellt. Als gesellschaftlicher Akteur, als Produktivkraft, in seiner Selbstgestaltung, in seiner Freiheit, sich zusammenzuschließen, in seinem freien Zugang zu Informationen, in der Aneignung gesellschaftlicher Potenziale, in seinen Möglichkeiten, gesellschaftliche Entwicklungen zu antizipieren oder darauf zu reagieren und dem sozusagen einen anderen, fundamentaleren Wert beizumessen, als dies in den früheren Phasen, die auch frühere Phasen der Gesamtentwicklung waren, im Entferntesten angesagt war. Daran wird man es am stärksten merken, auch von dem, wie da geredet und gehandelt wird. André, ich lasse dir mal das Schlusswort. Ich mache es mal kurz und knapp. Ich denke mal, einiges wurde ja schon genannt. Wir haben eine Krise hinter uns, im 21. Jahrhundert ist Sozialismus, ein diktatorischer Sozialismus gescheitert. Und ich denke, es gibt keine einheitliche politische Position von allen linken Kräften in Bezug auf den Sozialismus, was denn die Lösung in der Zukunft ist. Es gibt nicht die einheitliche Antwort, es gibt nicht die eine Vision. Und ich betrachte auch nicht den Anarchismus als die einzige Lösung. Und ich denke, auch eine Retodemokratie wird es auch nicht lösen. Ich denke, wir haben eine gewisse Vorstellung davon, wie es in der Zukunft aussehen soll. Wir haben sehen dieselben Probleme in der jetzigen Gegenwart, in dem heutigen Kapitalismus, was sich ändern muss. Aber die Vorstellung davon, wie sich das alles entwickelt, ich glaube, das wird die Antwort des 21. Jahrhunderts im Sozialismus sein. Was wollen wir genau erreichen? Wie wird die Zukunft aussehen? Und diese Gestaltungsmöglichkeit müssen wir uns offenhalten, diese Gestaltungsmöglichkeit müssen wir diskutieren, und dafür müssen wir Antworten finden. Und das wird die große Aufgabe sein. Ja, auch nur kurz, der Begriff des Sozialismus des 21. Jahrhunderts kommt ja aus Lateinamerika. Er hat in Lateinamerika einfach eine Phase, die momentan abgeschlossen ist, die oder jedenfalls unterbrochen ist, wir werden sehen, was daraus in Zukunft wird, beschrieben, in der die Linke wachsenden Einfluss in einer großen Zahl lateinamerikanischer Länder hatte. Die Linke als Organisation und als inspiriert von sehr unterschiedlichen sozialen Kräften, die sich aber um die Lohnabhängigen in diesen Ländern gruppiert haben. Und der Sozialismus des 21. Jahrhunderts in Lateinamerika hat in vieler Hinsicht sehr alte Dinge gemacht. Er hat den Staat und er musste den Staat benutzen, um Umverteilung zu machen, um zu sozialen Veränderungen zu kommen etc. Aber einer der Gründe, denke ich, warum das zum Stoppen gekommen ist, hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Organisationen, die diesen Sozialismus des 21. Jahrhunderts in Lateinamerika getragen haben, stark in die traditionellen Verhältnisse mit involviert waren. Aber es war ein Aufschwung, der sozusagen nicht von oben irgendwie geplant war, sondern der von den Volksmassen in diesen Ländern getragen worden ist. Und der Sozialismus des 21. Jahrhunderts, den wir noch nicht kennen, der wird sich von dem des 20. Jahrhunderts genauso unterscheiden wie seine Träger im 20. Jahrhundert. Und das war in entscheidendem Maße die für den Sozialismus als Bewegung und auch als staatlich organisierter Sozialismus die traditionelle fordistische Arbeiterklasse. Und dieser Träger hat mit ihren Organisationen und dieser Träger hat sich natürlich mit der Entwicklung des Kapitalismus radikal verändert. Die lohnabhängigen Klassen sehen, lohnabhängigen Klasse sieht heute viel differenzierter aus und das wird sich, mehr kann ich jetzt nicht sagen, das wird sich, wenn auch in einem linken Aufschwung, widerspiegeln müssen. Sonst wird es ihn nicht geben. Gut, vielen Dank für eure Anwesenheit und für das Anwesensein der Sprecher und das Diskutieren. Genau, die Pizzeria findet sich in der Schlossstraße 85, Gebrüder Cimino heißt sie. Genau, da seid ihr auch herzlich eingeladen, wenn ihr Zeit habt und Lust habt. Wie? Oh, Paolo, Entschuldigung. Aber ich weiß nicht, Paolo, also einfach an Beki wenden, die wird uns dahin führen. Genau, vielen Dank und ja.